In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Ja? Nee, ich hab da noch gar kein Mikrofon dran! Ist doch egal, mach das Mikrofon jetzt halt! Er hat noch gar kein Mikrofon dran! Ich hab ja zum Essen, hab ich Chris gerade schon gesagt, heute die Pralinenmischung. Das freut ihn aber. Ne? Ich muss jetzt gerade meinen ersten probieren. Ich weiß da nicht, welche ich zuerst nehme. Ich hab doch erst noch eine Runde Apex gespielt. Mann, es geht doch noch gar nicht los. Ist das ein Furzgeräusch oder ist das... Nee. Nein, das ist die Bandscheibe. Mhm. Das ist ein Reißverschluss. Muss ich doch hier erstmal hinrennen. Ein Reißverschluss. Das ist ein Reißverschluss. Jetzt pass halt auf. Ich habe heute meine Klampfe dabei. Hallo. Das klingt gerade so wie so ein End-30-Jähriger, der am Lagerfeuer sitzt und den 16-jährigen Mädchen imponieren will. Ja, das trifft ja überhaupt nicht zu Ricky zu. Das will ich immer noch. Ach, schön. Und hier ist mein Lied, was ich euch gedichtet habe heute. Fingambo, Mexiko, Fingambo, Mexiko, ole, ole, ole. Jetzt ist irgendwas passiert. Kritischer Abbruch. Hallo. Aber lieber Chris, bitte versuch heute nicht wieder immer an einem Mikrofon rumzufingern. Das Geräusch geht mir tierisch auf die Nüsse. Nüsse, Nüsse. Früher hießen sie Dickmann, heute heißen sie Negerküsse. Naja. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich hätte ja auch Lust auf so ein Schnitzel nach Art der ethnischen europäischen Minderheiten. Schnitzel nach Art der... Was war es nochmal? Der ethnisch-europäischen Minderheit. Schnitzel nach Art der ethnisch-europäischen Minderheit. Zigeuner. Ja, bei Dieter. Es ist der Zigeuner-Schnitzel-Blues. Ja, ne? Können wir machen. Also ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht über die Pralinenmischung. Die ist gut. Dann packe ich noch mal einen alten Erfolgshit aus längst vergessenen Cult of Personality-Tagen aus. Oh, da bin ich gespannt. Jetzt, ja. Hallo. Herr Bin Laden. So, brandaktuell der Song. Es ist ja auch schon eine Weile her, dass ich den geschrieben habe. Ja, aber den hätte man ja auch durchaus austauschen können gegen... Hallo! Ja, Moment mal bitte. Jetzt wird aber eine Entschuldigung fällig. Von wem? Das war noch Zeiten, als wir uns bei Osama Bin Laden gemeldet haben. Naja. Der hat ja übrigens auch noch telefoniert, ne? Also, ich meine, der hat ja später gar nicht mehr telefoniert. Und so. Stand noch auf dem Anrufbeantworter. Bin ich da? Ich bin Baden. Versuchen Sie es doch morgen wieder bei Herr Bin Laden. Okay. Nicht gut. Ja, sicherlich. Die Gitarre wird uns heute. Also, wir können es ja zwungenermaßen jetzt durch die Darstellung von Ricky, aber ich würde ihn gerne reinstellen, weil ich würde ihn jetzt gerne noch gucken. Gerade ist der neue Game of Thrones Trailer reingeflattert. Möchtet ihr mitgucken? Ja, aber ich weiß nicht, ob man den hier... Meinst du, darf man nicht... Oh, das ist aber schon Freitag der 13., ne? Mhm. Das ist der Klaus Kinski-Song, den ich mal geschrieben habe. Du dumme Sau. Hurra! Ich mache einen riesen Lorbeer drüben in Amerika! Das Norbert machst du? Einen Wirbel mache ich! Ich weiß gar nicht, ob die Folgen so bei Dieter immer anfangen sollten. Aber gut. Ich meine, sie sollten immer. Ja? Hm. Die Gitarre weg. Wir könnten immer ein gesungenes Intro machen. Also, dann kriegen wir hin. Naja. Was denn? Ja. Hm? Also, machen die Leute schon aus? Ich habe ja auch eine Gitarre. Poccio. Hm? Zufall oder nicht, ist hier die Frage. Mhm. Seitdem ich nicht mehr den vollen Podcast höre, schmiert ihr komplett ab. Ja, ja, nee, also ich sehe da keinen Zufall. Ich glaube, das ist wie mit den Videotheken früher. Weißt du, ich bin heute war ich beim Trinkgut. Und weil da gibt es die spezielle Limo, nur die Limo will mein Vater haben. Natürlich wieder. Welche Limo denn? Spezi? Die Diet. Ach, da fällt mir doch was ein. Es ist nicht Riot, es ist Diet. Also. Aber ich muss sagen, Diet, ja. Nie geil gewesen. Nie. Du musst ja halt wenig Zucker drin. Ne? Ja, ist also. Aber auch, dann lass bleiben. Ja. Auf jeden Fall ist gegenüber vom jetzigen Trinkgut, war früher die Videothek und da ist jetzt halt nichts mehr drin. Hm. Und genauso gucke ich im Moment auf die Borussia, ne? Da ist im Moment. Nichts mehr drin. Das ist ein Foster-Text. Früher war da die Videothek, heute ist nichts mehr drin. Ja, möglich, aber nee, Moment. Im Moment verkacken wir ziemlich. Ja, aber da muss. Wir sind immer noch Vierter, ne? Also. Ihr seid immer noch Vierter, aber man muss ja ganz ehrlich sagen. Wie vielen ist die Frage? Wie viele spielen denn kompetitiv überhaupt in dieser Liga mit? Ich käme nicht auf 5. Moment mal. Also, ich muss sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gladbach die nächsten 3 Spiele ohne Wenn und Aber Faber gewinnt. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ihr spielt ja, glaube ich, jetzt gegen Freiburg. Mhm. Düsseldorf ist mit dabei und irgendwas anderes aus dem Tabellenkeller. Uerdingen oder so. Uerdingen. Ja. Das Ding ist, hättest du das nicht so bei gelacht, ich hätte es gar nicht gemerkt, dass sie gar nicht in der Bundesliga spielen. Ich hätte einfach nur wissentlich gemacht, ja, stimmt. Das stimmt. Ja, das hättest du schon gewusst, weil genau gegen die Mannschaften, die du nicht so kennst, hatte deine große Mannschaft zuletzt immer mal wieder verloren. Oder beziehungsweise unentschieden gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du dir aus den Fabelecken deines Hirnes, aus der hintersten Hirnwindung, dir ein negatives Dickele raussuchst, um mir meinen Herzensverein malig zu reden. Denn, so viel ich weiß, Marmorstein und. Ich untermale deine Anschuldigungen hier gerade nur musikalisch. Bitte. Soweit ich weiß, sind wir eine Mannschaft für die ganz großen Spiele. Liverpool haben wir niedergestreckt 0-0 und Gladbach, möchte ich was sagen, 15-1 in die Heimat geschickt. Also, ich wollte ja lieber mit dem Thema anfangen. Löw sortiert 3 Weltmeister aus. Ah, die arrivierten Weltmeister. Ja. Also Goodbye, England's Rose. Ach nee, das. Entschuldigung. Schön, aber der Anfang, da war richtig Gefühl drin, hast du das gehört, Chris? Ja, das kann ich. Da hat er den Elton John früher mitgezungen. Warte mal ab, wenn er den Diamant-Ass-Plug rausnimmt, dann werden die Gefühle schon direkt weniger. Da. Das könnte ich auch mal sehr gut nachsingen. Mhm. So, jetzt aber. Aber Dieter, herzlich willkommen. Ja, aber am Text hatte mal gehapert bei dir, muss ich sagen. Stille. Poccio möchte sich beschweren. Ja? Worüber? Poccio, das ist raus. Ja, worüber möchte ich mich Lass bestellen? Es einfach raus, red nicht lange um heißen Brei rum, du musst dich nicht schämen, sag dir das. Ja, worüber? Gib mir mal einen Hinweis, worüber ich mich beschwere. Du weißt es ganz genau. Lass es einfach raus. Gut, also, ich kann das so nicht mehr. Nee, erzähl, was ist los? Nee, liest doch noch jemand. Poccio, bist du gerade verunsichert? Ja, Poccio. Ich bin verunsichert. Fühlst du dich gerade wie? Ich fühle mich gerade in die Ecke gestellt. Das ist nicht mehr deine Nationalmannschaft, waren deine Worte. Ach so, ja, das ist richtig. Poccio, weißt du, wie du mir gerade rüberkommst? Wie denn? Wie Josef Goebbels auf der Anklagebank. Oh. Wir alle wissen, die Menschheit weiß, er ist schuldig. Weiß schon, dass er sich vorher, ne? Aber ist egal. Poccio, ich hoffe, du hängst ihn nicht vor Ausgabe 15. Er hat sich erschossen und vorher seine Frau und vorher die Kinder vergiftet. Ich weiß, mit dem Gürtel hat er sich erschossen, ne? Mhm, Gürtel. Dass er sich in der Zelle erhängt hat. So, auf jeden Fall. Da frage ich mal ein kulturelles. Gudrun Enslin war das, die hat sich in der Zelle erhangen. Gudrun Enslin? Ja. Bei mir, also ich, die habe ich ein bisschen. Gut, Potscher, jetzt erzählst du mal. Ja. Verteilte auch den Insulinstern. Hier, hier jetzt linksradikalen Gedankengut einfügen. Nee, ja. Es ist nicht mehr meine Nationalmannschaft. Die Weltmeister sind raus. Drei fucking Weltmeister sind raus. Alle raus. Hochkant. Jerome Boateng. Mhm. Matze Hummels. Ja. Und jetzt Müller hat. Ja! Was ist denn mit dir heute los? Der Mikrofon. Thomas Müller raus. Der ist ja fällig. Der war vor. Wir haben ja gerade parallel eine Runde Apex gespielt, worüber wir uns psychologische Analysen über das Knockdown-Shield geleistet haben. Und da war er auch schon so, ja, ich möchte was sagen, angestachelt und wild. Ja, so kannte ich ihn vorher noch gar nicht. Es war schon gar kein Kumpelhund mehr für mich. Ich habe ja eben gesagt, ich esse jetzt vor dem Podcast. Will ich dran? Ich muss das ja auch tun, weil es ist ja immer so, dass die Vor- und die Schlusskonferenz sind ja länger als der Podcast an sich. Das wissen die Leute ja nicht. Wir reden ja vorher ungefähr 6,5 Stunden, wie wir das alles aufziehen und so weiter. Dann ist Mittagessen. Da wird die Gitarre nochmal gestimmt. Ja. Können wir nochmal das C hören, bitte? Moment. So eine Gitarre nimmt man nicht einfach nur. Ja. Die fühlt man erstmal. Man setzt sie auf. Ja. Hier ist sie. Die Gitarre. Und hier ist auch schon das C. Ja, ne, und dann hast du noch 6 Stunden danach, wo du dann nochmal die Schlusskonferenz machen musst und sonst was. Ich habe jetzt vorher gegessen, darum habe ich Energie in mir und ich muss diese Energie loswerden heute. Ich glaube, wir alle wissen, was das Problem ist. Nee, ich war schon. 2-mal. Kacken? Ja. Ich glaube, das große Problem ist, dass du heute irgendwie kein zu wenig oder falsches Kokain geraucht hast. Ah, Pressestelle aus Red Heat, wenn er dieses Bein abmacht, Arnold Schwarzenegger von dem Typen, von dem Verbrecher und dann das umkippt. Das Plastikbein. Und dann das Kokain da runterläuft und dann die Übersetzung untersteht Kokain und der auf russischem schlechten Dialekt sagt, ah, Vicky, das war dein Einsatz. Kokain! Schön, ja. Ja. Sing mal. Nee, also auf Das ist so ein bisschen wie Matze Knob. Mach mal einen Franz Beckenbauer. Du Siegelig. Gut, ist da noch jemand? Habe ich übrigens heute, als ich Sky 90 die Kia-Fußballdebatte gehört habe, auf dem Handy, da kam nochmal der 8-Tage-Trailer. Ist da noch jemand? Da kam es am Ende auch. Ich musste latent lachen. Und ich muss jetzt immer lachen, wenn irgendwer zu Didi sagt. Didi. Da muss ich immer lachen. Didi. Und Didi hat komplett an Credibility bei mir verloren. Oh, ich fand den vorher wirklich nicht schlecht. Ich fand das wirklich sinnvoll, was der dann und wann gesagt hat. Aber immer wenn jetzt Didi, was meinst du denn? Da denke ich immer, nee, der hat jetzt irgendwie verloren. Merkst du was, Ricky? Hm? Ja. Der seitdem die jetzt wieder punktgleich sind, eigentlich sind sie ja schon Meister. Wir sind Meister. Dann, ja, jetzt fängt er wieder an. Ne? Jetzt sind die Leute, die gegen den FC Bayern shooten, dann eher dann, ja. Was denn? Also, mein mediales Highlight, um das hier gleich mal vorwegzunehmen, war wirklich Wontorra. Und nicht die komplette Sendung, also da fällt mir jetzt gar nichts Spezielles ein. Wer war da zum Gast? Ich habe gar nichts geguckt nach der Herrenklatsche. Ehrlich gesagt habe ich mich gar nicht so sehr auf die Gäste. Die Knitterrübe von Frankfurt und von Hamburg zuletzt, der Alte. Ach, der Bruchhagen. Bruchhagen, Heribert. Ja, was? Heribert Bruchhagen. Ja, aber das, was mich da eigentlich viel mehr interessiert hat oder begeistert hat, muss ich fast schon sagen. Ich dachte immer, Lothar Matthäus hätte alle Varianten, wie er Caliguri ausspricht, schon drauf. Also Caliguri. Ich habe wirklich gedacht, alles, was man schon falsch sagen konnte, wurde von Lothar Matthäus falsch gesagt in Verbindung mit diesem Namen. Aber dann kam es Caliguri. Caliguri. Der Spieler Caliguri. Auf Schalke. Caliguri. Und er wurde auch ein bisschen, er ist ein bisschen heel geturnt, muss man sagen, als Heribert Bruchhagen über Mario Matthäus gesagt hat, dass er ein Egozentriker, Egomane und Egoist auf dem Platz gewesen ist. Hat er gesagt? Da haben die Selbstdarsteller, so hat er gesagt. Er wäre ein Selbstdarsteller gewesen. Und da haben die Leute gelacht, vereinzelt aus dem Publikum, die sie nicht von Sky niedergeknüppelt gekriegt haben. Und dann war er ganz angepisst und hat gelacht. Wenn ihr wüsstet, ihr wisst ja alle besser Bescheid anscheinend als ich. Ich war immer mannschaftsdienlich, hat er gesagt, der Mario Matthäus. Ja. Wenn ihr wüsstet, wenn wir im Sommer schon alle verpflichtet haben. Ja. Das war Matthäus, stimmt. Matthäus sein berühmtester Satz war. Ja, ja. Das ist, da ist er halt ein bisschen dünnhäutig, kann ich auch verstehen. Immerhin, es ist schon merkwürdig, wie wir mit einem unserer größten Fußballer ever umgehen im Nachhinein. Liegt natürlich auch ein bisschen an ihm selber, muss man sagen. Aber wenn man die Argentinier sieht, wie die Maradona nach all den Eskapaden immer noch abfeiern, als wäre es wirklich ein Gott, da muss man schon fragen, was ist eigentlich mit uns los, dass wir den Matthäus wegen ein paar komischer Äußerungen und auch Ansichten so fallen lassen. Man muss aber auch sagen, Lothar Matthäus bedient von Torra aber auch unendlich. Also mit dem, was er sagt, das ist genau die Schiene, wie Von Torra moderiert. Ne? Er nennt viele Namen. Er ist sehr populistisch. Ne? Die Geschichte mit Adolf Held, dass der wieder managed werden soll bei Schalke und so. Der ist da ja wirklich immer sehr konkret und sehr populistisch. Und das spielt, glaube ich, da so einem Fußball-Talk sehr an die Karten. Gerade dem Von Torra. Also, dass wir das auch mal probieren, meinst du? Ich wundere mich ja bei dem Von Torra immer noch, warum der immer noch eine Plattform kriegt. Es ist per se nicht alles schlecht, was er sagt. Nee, das Ding ist, glaube ich, dass der mega gut vernetzt ist inzwischen. Also genau, das glaube ich ja. Scheinbar ist er gut vernetzt. Ja. Ich meine, und das nächste ist, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt tauscht den doch mal aus und setzt da einen von diesen anderen Spasten hin, die bei Sky rumspringen. Das wird ja nicht besser. Ja, also wenn da irgendein anderer, wenn dieser Bissige da zum Beispiel da auf einmal da sitzt, der jeden einfach nur anpissen will mit jeder Frage. Das ist ja unerträglich. Oder Wolf Fuß, der einfach nur in Floskeln sprechen kann. Ja. Und in Analogien denkt. Das ist mir einfach, nee, das geht nicht. Damit komme ich nicht klar. Ich brauche da am besten niemanden oder jemanden, der sehr, sehr schlau ist. Es gibt doch genügend gute Podcaster. Also jetzt, ich sag's wieder, der Max vom Rasenfunk, der könnte so eine Sendung moderieren. Da hätte ich auch was davon. Der Wolffuß erinnert mich so ein bisschen immer an diese eine Tatortreiniger-Folge, wo sie nur in Reimen geredet haben. Du denkst dir, irgendwann muss diese Floskel und Analogien-Kombo muss reißen, tut sie nicht. Die aber ihr feiert den doch alle ab. Mit einem ganz schlechten Analogie. Ich habe den von Anfang an nicht so gut gefunden. Da haben sie alle abgefeiert, was das für ein toller Moderator sei. Kommentator besser gesagt. Der bringt so viel Stimmung immer in die Bude, haben sie gesagt. Er macht ja auch schon was anderes, aber ich habe ihn jetzt auch lange nicht mehr gehört. Ja, ich finde ihn nicht so besonders. Er macht doch nur noch hinter der Kamera jetzt, ne? Was? Ja, keine Ahnung, aber das passt. Also wen ich da wirklich gut finde, ist der Marco Hagemann. Den kann ich eigentlich ganz gut ab. Der ist doch von Eurosport, ne? Ne, von der ist DAZN. Auch bei DAZN am Start. Ich glaube bei RTL auch, bei den Nationalmannschaftsspielen. Ja, kommen die auf Nitro oder ja, was weiß ich, wo der überall rumhaben will. Nitro hat auch irgendeine Fußballsendung, habe ich jetzt gehört. Euroleague haben die auf jeden Fall und dann die geile Tochter von Von Torra. Findest du die geil? Glaube ich. Nee, die ist nicht geil. Finde ich auch. Die ist wirklich also, nicht geil. Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ihr habt da nie eine Tasse im Schrank. Also, das kann doch nicht echt euer Ernst sein, dass Laura Von Torra nicht attraktiv ist. Die finde ich ganz, ganz unangenehm, finde ich die das Frau. Das ist für mich der Inbegriff von geile Sau. Nee, also, nein, nein. Also das gibt's da gar nicht. Der Inbegriff von geile Sau ist zum Beispiel Cindy Allemann. Cindy aus Marzahn? Oder Cindy Allemann, kennt jemand, die ist Rennfahrerin. Und die hat auch bei Grip diese Dünne, so. Die ist mir zu dünn. Nein, die ist nicht zu dünn. Cindy Allemann? Ja, Allemann. Ist der Name Programm bei Allemann? Nee. Nee, die Laura Mantora finde ich wirklich nicht schön. Ja, ja. Doch, die Cindy Allemann, ist ja nicht hässlich, würde ich sagen. Auch hübsch. Aber fast jede Frau ist halt wunderschön. Das ist immer so schwierig. Das ist toll gesagt. Ist halt so. Ja, also danke. Laura Von Torra ist toll. Und die ist übrigens jetzt zu Gast beim Werder Podcast heißt es, glaube ich. Da freue ich mich schon drauf auf die Folge. Ach, übrigens, da habe ich einen Erkenntnisgewinn. Der Barkfrede da, der scheint gar nicht so schlecht drauf zu sein. Kein Handballer. Guter Typ. Ja, doch, schon noch Handballer, aber so ein Handballer, mit dem man auch mal einen trinken gehen könnte. Ach so, naja, gut. Ja. Oh, am Wochenende war ich auf einer, jetzt kommt's, da war ich auf einem Geburtstag. Da haben da so zwei Ladies darüber geredet, dass sie ja lieber Handball als Fußball gucken. Und da gingen so Szenarien in mir in meinem Kopf durch, wo ich mir denke, oh, fuck. Wie sehr würde ich mir jetzt Ricky hier wünschen, dass wir beide uns einfach jetzt Bierkisten umdrehen, uns draufstellen und einfach eine Hasstirade gegen Handball wettern. Und dann auch noch, nee, kann ich jetzt, Dann auch noch natürlich jetzt von Menschen, die jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so viel Fußball geguckt haben in ihrem Leben, geschweige denn Handball. Dann aber auch noch so subversiv allen anderen Menschen, die drumherum stehen, zu sagen, Handball ist viel, viel spektakulärer als Fußball. Nee, halt dein Maul. Ja, leider Gottes ist es die einzig richtige Art und Weise, damit umzugehen. Ja. Mit Gewalt oder mit krassen Ausdrücken. In dem Fall habe ich einfach mich abgewandt. Ja, ist gut. Ja, aber es ist trotzdem nicht mehr meine Nationalmannschaft. Auch wenn Oliver Bierhoff sagt, wir wollen ein sichtbar neues Bild geben. Jetzt mal im Ernst, versteht ihr diese Art und Weise vorzugehen jetzt? Das haben wir noch gar nicht so angesprochen. Ja, es ist so. Ja, es scheint eine Zäsur zu sein jetzt nach der Jahreswende, ne? Nach der Zäsur. Ist das die Zäsur nach der Zäsur, ja? Ey, Pocho, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ist die am Arsch, geht die am Arsch vorbei, ne? Das ist so ähnlich, wie wenn die jetzt wieder über Handball gesprochen wird. So fühlt sich das für mich an. Das ist mir komischerweise bei mir auch. Ich fand es nur einfach so, ich habe mich richtig erschrocken, als mir damit klar wurde, dass ja bald wieder ein Nationalmannschaftsspiel ansteht. Das war so richtig, oh nein. Wann oh steht nein. das an? Naja, irgendwie jetzt in 2 Wochen oder so. Und da habe ich gleich gedacht, ach Mann, jetzt ist so schön gewesen, jede Woche Fußball, unter der Woche Fußball, also so richtiger Fußball, nicht der Quatsch, den man da mit der Nationalmannschaft immer sieht. Und jetzt kommt der Scheiß wieder. Oh, ja, unerträglich. Da kann ich gerne drauf verzichten. Und besonders nach diesem Spieltag kannst du drauf verzichten. Mann, Mann, Mann, du warst ja emotional auf anderen Sphären, oder? Nee. Ja, nee. Nicht wirklich. Aber es war schön. Ich fand's gut. Leider ich hab mich heute selber als den Fußball-Grinch bezeichnet, der ich offensichtlich auch bin. Also wer bei so ich fand's Spiel aber schön, wie du uns mitgenommen hast via Twitter. Das fand ich schön. Ja. Aber jetzt kurz nochmal eine Frage. Müller, Hummels und Boateng. Boateng hat sich ja schon dazu geäußert und hat gesagt, er hätte sich lieber einen anderen Abschied gewünscht. Ich glaube, die drei können oder kriegen kombiniert, sollten sie wirklich kategorisch für die Zukunft völlig ausgeschlossen sein, dass sie nochmal nominiert werden. Auf jeden Fall noch ein Abschiedsspiel kriegen, da meinetwegen, mir scheißegal, aber das kriegen sie bestimmt. Die drei zusammen sind ja durchaus drei deutsche Nationalspieler, die einiges erreicht haben und auch viel für die Kultur des deutschen Fußballs geprägt haben. Aber gibt es denn schon den Kader jetzt für das nächste Spiel? Ich habe gelesen, gegen Argentinien steht das jetzt an, oder was? Keine Ahnung. Ich habe halt nur die Headline. Argentinien ist nur terminiert worden für Oktober oder so. Ach so. Aber jetzt spielen sie nicht gegen Argentinien. Aber frag mich nicht, gegen wen die jetzt wann spielen. Das ist geht halt voll an mir vorüber, sowas. Also ich werde es in der Woche, wenn es dann stattfindet, da werde ich es mitbekommen. Jetzt gucke ich hier nebenbei einfach mal auf Kicker. Ja, Termine vielleicht, da könnte es stehen. So. Ah, oh, haltet euch fest. Wir spielen am Mittwoch, den 20. März, gegen Serbien. Oh, das voll, ist Klassiker. Klassiker. Ja. Und dann am 24. März. Ich erinnere da nur an die Battle of Sarajevo. Am 24. März geht es dann auch gleich schon wieder gegen die Niederlande. Endlich mal gegen die Niederlande. Oh, schön. Schön, ja. Hatten wir lange nicht mehr, ne? Auch nicht so direkt nacheinander und so. Gefühlt hatten wir es jetzt 5-6 Mal hintereinander. Ah, ich kann es kaum abwarten. Ja, wird schön. Also das letzte Länderspiel war übrigens gegen die Niederlande. Siehst du, sag ich doch. Das war am 19. November. Da haben wir die machen das ja, um Sprit zu sparen, ne? Oh. Ja, ich glaube, das eine ist eine EM-Qualifikation, das andere Nations League. Und jetzt haben wir noch ein... Da gibt es noch einen Unterschied. Freundschaftsspiel gegen Serbien. Tja, wie gesagt, ich... Oh, und das kommt auch noch bei RTL. Mensch, das ist ja perfekt alles. Ja, diese Nationalmannschaftsgeschichte, das ist komplett tot. Also, da gehen halt wirklich nur noch die hin, die tatsächlich auch zum Handball gerne gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass deine zwei Mädels, die du da bei der Geburtstagsparty belauscht hast, dass die am 20. März völlig ausflippen, wenn dann endlich wieder die deutsche Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel... Die malen sich dann auch die Flaggen auf die Backe. Ja, das... Die eine hatte ganz schöne Brüste und da kann ich es mir dann auch vorstellen, aber... ja, das kann sein, aber im höchstwahrscheinlichsten Falle kriegen sie gar nicht mit, dass irgendwer irgendwo spielt. Ja, spätestens dann natürlich am Eventtag. Ist doch, also da fängt ja schon morgens an mit den ersten Radioberichten. Heute spielt wieder unsere Nationalmannschaft. Und da kriegen wir das bestimmt auf Sky auch das Nationalmannschaftsfrühstück. Was? Jetzt, das ist doch immer das Champions League Frühstück am Vormittags bei Sky. Ja, stimmt, zu Hause da immer. Übrigens, morgen bin ich zum ersten Mal als Influencer in der Welt unterwegs, in meinem Leben. Wo denn? Beim VfB Stuttgart. Ich wurde eingeladen zur 360 Grad Stadiontour oder sowas. Da kriege ich eine Brille auf, so eine VR-Brille. VR-Brille. Und das ist so das neue heiße Ding in Stuttgart, dass man dann eine Stadionführung machen kann mit so einer VR-Brille. Boah. Und da wurde ich angeschrieben. Da habe ich gesagt, das gibt's ja überhaupt nicht, die müssen die da verschrieben haben. Ja. Ich habe gleich Sebastian gefragt, der wurde auch angeschrieben. Da habe ich gesagt, dann gehen wir da hin. Na ja, gehen wir hin. Aber guck, dass du nicht so was Schweres vorher ist, wenn du so mit VR noch nie was ja, im Ernst, wenn du VR ja, das klang gerade so lustig, Pocho. Ja, aber ne, aber wirklich, ich meine, VR noch nie drauf hat es bitte. Auf dem Kopf, dann okay, ja, dann geht's. Was Schweres auf dem Kopf? Ich hatte mal so eine Google-Brille da auf dem Kopf. Viel mehr wird das auch nicht sein. Die kommen doch, die rennen doch eigentlich mit dem PC hinter dir hinterher, damit sie seine Oculus richtig. Du musst doch gar nicht mit dem PC da hinterher rennen. Natürlich, naja. Wenn das mobil sein soll, dann ist dann, hast du immer einen Rucksack. Nein, auch. Aber du musst doch das Gebäude nicht verlassen für eine virtuelle Führung. Doch, du bist im Stadion. Ich glaube, das funktioniert so, dass man da durchs Stadion trampelt und dann immer über diese VR-Brille halt irgendwelche Dinge eingeblendet werden, die da in diesem Stadion mal historisch passiert sind. Nimm uns einfach mit dahin und dann ist gut. Ja, das werde ich natürlich versuchen. Das nimm uns auf eine Aber vielleicht darfst du gar keine Aufnahmen machen und darfst erst ab dem, weiß ich nicht, 4.4. darüber reden, weil die dann erst rauskommen. Ja, da das ist doch Leute, so typisch für Influencer. Da würde so ich auf jeden Fall Leute noch, von Twitter einladen, dass da die musst nicht du noch drüber ein NDA reden. Unterschreiben, Non-Disclosure Agreement. Genau. Ja, gut, das muss ich ja nicht unterschreiben. Ach, hier bellt ein Hund. Das ist aber schön. Bei mir ist ja neben mir und über mir sind die ja ausgezogen. Ob ich mir Sorgen machen soll, dass es bei mir... Ja, ist so. War aber nur ein Tier? Waren keine, wo nein. Der Mann die Frau geschlagen hat. Nein, nein, der wohnt unter mir. Mhm. Der hat ja auch gekauft. Der hat die Wohnung ja gekauft. Ach ja, Gott, das ist ja dekadent. Gibt es eine Option, Dungeon. Dass man da upgradet, Pocho, dass du umziehst? Innerhäuslich? Theoretisch gäbe es die schon, aber was habe ich denn davon? Ja, größer. Na, nichts größer, alles gleich groß hier. Ich wohne nicht da in Hipster City Hannover. Bei mir sind die Wohnungen alle gleich. Jeder Container, dieselben Maße. Ja, ja. So ist es. Exaktum. Übrigens neue Google Plus Bilder bei mir zu Hause. Ich habe mich sehr gewundert. Google Plus? Ja, sage ich immer dazu. Hier, was man alles mit Google machen kann. Maps ist das, glaube ich. Ne? Ja. Maps. Google Plus gibt es, glaube ich, nicht mehr. Nee, doch, gibt's noch. Ich kann mich damit noch überall einloggen. Wahnsinn. Ja, wirklich, das fehlen mir auch die Worte, muss ich sagen. Tja, das ist Dieter, der Fußball-Talk. Mhm. Da geht's zur Sache. Da geht's von vorne bis hinten. Ja. Ich habe ein pickepackevolles Handy vollgeschrieben. Ja, dann leg mal los, weil ich habe nichts. Ich habe jetzt mal, wirklich, ich glaube, ich bin relativ allein auf weiter Flur mit dieser Meinung. Aber diese Abrechnung von Thomas Doll nach der verheerenden Ohrfeige vom VfB aus Stuttgart, ich fand die mega unterhaltsam und sympathisch. Dass der ist ja unfassbar angepisst. Der hat ja gesagt, 0-3, 0-3, 0-1-5, 0-3, 0-3. So hat er es ja aufgezählt. Ja, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und natürlich distanziert er sich ein bisschen von seiner Mannschaft, stellt sie ein bisschen an den Pranger, auch ein bisschen den Adolf Held, der die Mannschaft zusammengestellt hat mit Sebastian Breitenreiter. Und er distanziert sich natürlich ein Stück weit von der Mannschaft und greift auch die beiden Menschen an, die die Mannschaft so zusammengestellt haben. Aber in der Art und Weise, in der Drastigkeit, sofern es das Wort gibt, fand ich das sehr erfrischend und aber auch irgendwie sympathisch, wie er völlig abgerantet hat über diese Mannschaft. Wie seht ihr das? Ihr habt sicherlich die Worte auch noch im Gehörgang. Ich glaube, der ist ein Kasper. Ja? Ja, ich glaube, der ist einfach ein Kasper. Ich glaube, der versucht sich damit irgendwie besser zu machen, als er selber ist. Er hat selber noch nichts erreicht. Und stellt das jetzt so hin, als ob er der Superstar wäre, der da einfach nicht verstanden wird bei Hannover. Ich glaube, der ist ein Kasper. Herr Potsch, das kann ich nur bestätigen. Ich habe ihn ja hautnah miterleben dürfen. Ach ja, Sonntag. Stimmt, ja. Und das ist nun wirklich, also das war ein Event für sich. Also Thomas Doll auf der Trainerbank, das habe ich, ich habe jetzt nicht so viele Bundesliga-Trainer direkt vor mir coachen sehen, aber also wenn das ein Bundesliga-Trainer ist, da frage ich mich ganz ehrlich, was zwischen mir und dem Posten eines Bundesliga-Trainers stehen soll. Erzähl mal. Der springt da rum und schreit einfach immer, hey, also etwas lauter. Ich möchte es heute nicht schon wieder machen, weil ich fand es gestern schon so albern, als ich versucht habe, Thomas Doll nachzumachen. Er hat immer, hey, also jetzt habe ich es doch wieder gemacht, geschrien. Und dann aber nicht irgendwie noch ein Kommando hinterher geschickt oder so, sondern einfach immer nur, hey, sehr häufig hat er das gemacht. Dann habe ich schon gedacht, vielleicht ist das irgendwie so eine Art Codewort für bestimmte Spieler. Ja, weiß der Kuckuck, vielleicht heißt das Formation ändern oder was weiß ich. Aber es deutet dreimal hey, ist Viererkette. Ja, zum Beispiel. Hey! Er hat ja auch viele Nationen auf dem Platz. Und hopp, hopp, hopp heißt schnell wieder andersrum. Brrr, als Tempo rausnehmen. Ja, und sowas. Ja, auf jeden Fall fand ich dann noch ganz gut. Also ein absolutes Highlight war für mich, kurz bevor das 3-0 fällt, hat Thomas Doll irgendeinem Spieler zu verstehen gegeben, er solle weiter rausrücken, also aus dem eigenen Strafraum rausrücken, wahrscheinlich um noch einen Spieler der Stuttgarter mit aus dem Strafraum rauszuziehen. Und dann fällt es 3-0 und nachdem das etwas abgeklungen ist, da die Partystimmung im Stadion, hörst du Thomas Doll, wie er schreit, und dann macht das Rindvieh das auch noch! So, und das hat er gesagt? Ja. Aber er hat jetzt niemanden direkt angeguckt oder so, sondern er hat das zu seinem Co-Trainer Zumdick gesagt. Und Jonathas meint er bestimmt. Katze der, Zumdick ist der Co-Trainer? Ja, genau. Der immer wieder angefleht wurde, Hilfe suchen von Thomas Doll. und der Zumdick hat immer nur so die Hände gehoben. Erlöse mich. Ja, es sah wirklich so aus. Und das Nächste, was sehr besonders war, nach 20 Minuten hat sich Thomas Doll einfach auf die Bank gesetzt. Und hat Schiffe versenken gespielt, glaube ich, mit Zumdick. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit auf so einem Zettel rumgekritzelt mit dem. Candy Crush. Irgendwas hat er da. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Der muss doch mal aufstehen. Ist er manchmal aufgestanden. Das ist er original einmal aufgestanden, um aufzustoßen und hat sich wieder hingesetzt. Das fand ich auch super. Hey. Er ist aufgestanden und dann kennst du das, wenn du so. Und dann hat er sich danach wieder hingesetzt. Und ich dachte so, was ist das für ein Trainer? Und wie es der Potsche sagt, das ist ein Clown, das ist ein Kasper. Der kann nichts. Sorry, aber es ist halt leider Gottes so. Man erkennt es ja auch mehr oder weniger auf dem Platz, dass er nichts kann. Man erkennt es auch an der Frisur. Oh, ganz schlimm. Die habe ich ja auch jetzt mal von nahen sehen können. Und aber ich dachte, die habe ich jetzt auch, die Frisur. Ist das Frittenfett oder was ist das, was der da drin hat? Ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt nicht direkt erfühlen können, aber von hinten sieht das so albern aus. Also, weil er hinten auch so ein kreisrunden Haus kriegt, ne? Weil du siehst halt schon alles durch. Und dann denke ich mir, warum die Mühe, den Rotz darüber zu kämmen? So wie Shawn Michaels halt, ne, früher. Es sieht doch eh schon jeder. Ja, lass doch einfach, rasier dir eine Klatze. Mein Gott, das kann doch nicht schlimmer aussehen als das jetzt. Ja, aber das war wirklich sehr, sehr ulkig, Thomas Doll beim Coachen zuzugucken. Nichtsdestotrotz, auch wenn du natürlich emotional, wie wir auch schönerweise gesehen haben, nicht mitreagiert hast, war doch bestimmt geil, war befreiend, oder? Das Spiel, so als in der Philosophie. Ja, so, das war schon wichtig vor allem, aber ich sag mal so, ich habe ja von Anfang an mir immer wieder eingeredet, selbst wenn wir heute verlieren, es ist hier noch nichts verloren in dieser Saison. Ja, also weil für Hannover ging es um mehr aus meiner Sicht. Also, ja, richtig. Für die ist jetzt der Zug abgefahren, auch wenn man das nicht so konkret vielleicht jetzt sagen sollte und dann kommt es doch wieder anders. Nein. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, genau, wie diese Mannschaft noch die Punkte aufholen kann. Und damit meinst du höchstwahrscheinlich nicht mal die Anzahl der Tore, damit meinst du nicht mal das Ergebnis des 5-1, sondern die Art und Weise, wie diese Mannschaft in Anführungsstrichen gespielt hat, war eine Katastrophe, war eine Frechheit. Ja, wenn schon immer jetzt, seitdem der Toll da ist. Also das ist doch jedes Spiel, dass die so auftreten, seitdem der Doll da ist. Ja. Das ist doch nichts. Also da gibt's, also das ist für mich absolut verblüffend. Du musst kratzen, beißen und rennen, kämpfen bis zum Unfall. Die Scheiße, die hört man. Von Doll hört man die. Aber ja, von Doll hört man die, aber ich möchte die bitte auf dem Platz sehen. Wenn er das selber so sieht, dann soll er das bitte vermitteln. Und scheinbar kann er das nicht vermitteln. Überlebt Doll die Saison? Ja. Nee, das Ding ist ja eh durch. Ja, ich weiß so. Die schmeißen nicht nochmal einen Trainer raus, das soll das jetzt bringen. Ja, aber das Krasse ist ja, habt ihr auch von diesen Sachen gehört hier um Labbadia in Wolfsburg, dass da angeblich Knatsch ist zwischen. Wieder mal zwischen St. Schmattke. Da kann ich was erzählen. Ah, da hast du Insider-Infos? Nee, keine Insider-Infos. Ich habe nur den Rasenmäher-Podcast gehört, denn schon die Anstellung von Labbadia war äußerst spektakulär, weil Labbadia eigentlich auf Teufel komm raus nicht Trainer von Wolfsburg werden wollte, weil er gesagt hat, er übernimmt keinen abstiegsbedrohten Verein mehr in der Rückrunde. Also das macht er nicht mehr, weil er da eigentlich nur verlieren kann und weil es enorm stressig ist und Moment, das entspricht nicht dann meiner Theorie, dass wir Labbadia bald als Schalke-Trainer sehen. Ja, da wird er halt diskutiert aktuell, ja. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch also, für seine Art und Weise, wie er so drauf ist. Was er zuletzt dann auch in diesem Phrasenmäher-Interview gesagt hat, war halt, dass er sehr kurz davor stand, nach China zu gehen. Das würde ihn sehr reizen, das mal auszuprobieren. Wahrscheinlich hat das nichts mit dem Geld zu tun, sondern eher mit den Leuten und dem Land. Und überhaupt würde ihm halt einfach mal so eine Auslandsstation ganz gut kommen. Also das würde ihm wohl dann doch mal reizen. Mal ganz ehrlich, willst du wirklich auf Schalke Trainer werden? Du kannst ja da nichts gewinnen. Nee, nicht als. Ich habe leider die PK heute nicht sehen können, weil ich meine Eltern einkaufen war, aber habt ihr da was mitbekommen von der Schalke PK heute mit dem Schneider und so? Ich nicht. Nee, okay. Nee, ich weiß gar nicht, wer der Schneider ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Stuttgart. Ich muss aber wirklich sagen, der Labbadia macht ja in Wolfsburg offensichtlich einen guten Job, aber. Das habe ich vor der Saison schon gesagt. Das hast du schon gesagt? Dass das passieren wird, dass Labbadia diese Saison mit Wolfsburg eine gute Platzierung holen wird. Ich finde aber für beide Parteien, für Schalke und auch Labbadia, also wenn ich Labbadia wäre, ich würde nicht zu Schalke gehen. Ich weiß nicht, was das für ein Verein ist. Es ist so merkwürdig. Mit Scheißfußball werden die Zweiter. Auf der Folgesaison werden die dann irgendwie Abstiegskandidat. Ah, ich weiß nicht, was da los ist. Das scheint wirklich ein hausgemachtes Tedesco-Problem zu sein. Aber wenn ich Schalke wäre, würde ich jetzt auch irgendwie gefühlt nicht Labbadia holen. Auch wenn er jetzt gerade eine gute Phase hat bei Wolfsburg. Ich finde, der Labbadia hat immer so einen negativen Muff. Auch wenn er erfolgreich ist. Ich würde auf den nicht bauen. Der hat einen irgendwie Muff? So ein Geschmäckle. Ja, aber ein Muff? Ist das nicht so, wo man seine Hände drin wärmt als Frau? Genau. Er hat so ein Muff. Ich glaube, dass es überhaupt nichts mit Tedesco zu tun hat auf Schalke. Meinst du wirklich? Nö, glaube ich nicht, dass es mit dem Trainer zu tun hat. Ich glaube sogar, dass wenn die den Trainer entlassen, werden die in nicht allzu langer Zukunft, in nicht allzu weit entfernter Zukunft sehr traurig sein, dass sie den Trainer entlassen haben. Also für mich ist das eher auch ähnlich wie beim VfB, so eine Art Fehler in der Mannschaftszusammenstellung und ja in der Spielauswahl. Ja. Und vor allem, was auch immer deutlicher wird, das betrifft jetzt nicht nur Schalke oder Stuttgart, sondern ein Stück weit auch ein bisschen Gladbach und auch Dortmund. Wenn da mal ein so ein System, was sehr erfolgreich war, ausgeguckt wurde, encoded wurde von den gegnerischen Mannschaften, dann fällt es diesen Mannschaften unheimlich schwer, einen Plan B zu finden. Weil du hörst eins immer ganz häufig bei diesen Mannschaften, die lange erfolgreich gespielt haben und dann plötzlich auf einmal in so ein Loch fallen, dass es im Training eigentlich alles hervorragend klappt und dass man sich nicht erklären könnte, innerhalb der Mannschaft stimmt. Das hörst du eigentlich von all diesen Mannschaften, hörst du immer das Gleiche und dann fragst du dich trotzdem Woche für Woche, warum klappt es da nicht auf dem Platz? Aber Ricky, ist es dann vielleicht nicht ein Jugendproblem, weil scheinbar die Spieler nicht in der Jugend, in den Akademien darauf vorbereitet werden, auf unerwartete Sachen irgendwelche Gegenlösungen einfallen zu lassen? Weil scheinbar spielen die ja nur ihr Programm ab, was sie gelernt haben, ihr System. Das kann natürlich funktionieren, wie in der Hinrunde von Borussia Dortmund. Aber wenn dann auf einmal der Code dechiffriert wurde, dann haben die irgendwie keine Lösungsansätze. Wie man darauf reagiert. Lösungsansätze haben sie genügend. Die können vor allen Dingen auch ganz viele Systeme spielen. Aber irgendwie funktioniert das dann nicht. Also das funktioniert, die Mannschaft funktioniert dann nicht mehr so, wie sie halt mit dem erfolgreichen System funktioniert hat. Da fehlt dann immer irgendwie so ein gewisses Etwas. Also vielleicht liegt es auch daran, vielleicht liegt es daran, dass die Spieler oder dass man heute oft Spieler holt, die sehr speziell dann auf ihren Positionen spielen. Ja, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ja, nicht mal ganz so, also die sind zwar sozusagen polyvalent, wie man so schön sagt, aber. Habe ich geprägt den Begriff übrigens. Das ist, ja, natürlich. Das ist trotzdem für mich, kommt es mir manchmal so vor, dass es für einen Spieler immer nur noch eine Position gibt, die er wirklich gut beherrscht. Und den Rest, den kann er spielen, aber so 100% ideal ist es nicht. Aber ich glaube, dass es falsch ist. Ich glaube, wenn ich länger darüber nachdenke, fallen mir genügend Spieler ein, die auch mehrere Positionen sehr gut ausfüllen. Ja, da gibt es ja sicherlich diese Leuchtturmbeispiele wie Julian Brandt oder Stindl oder zum Beispiel Kimmich. Ist auch ein gutes Beispiel. Wer? Stindl, Klaas Stindl, ja. Das stimmt natürlich, aber ich glaube wirklich, dass man da so ein bisschen früher ansetzen muss. Und natürlich sind es jetzt nicht nur deutsche Spieler. Und mit Rhys Nelson und mit Jadon Sancho gibt es ja nun auch Spieler, die in England ausgebildet wurden, was ja der heilige Gral der jungen Fußballer momentan zu sein scheint. Aber ich glaube, diese individuellen Lösungsansätze auf Probleme, die werden den Spielern nicht richtig vermittelt. Ich glaube, das ist es. Und da frage ich mich natürlich, wo ist der Unterschied zwischen dem Rest der Liga, den Rest der Spieler in der Rest der Liga und den Bayern-Spielern? Und ich glaube, das kann man ganz einfach damit irgendwie erklären, dass einfach der FC Bayern ist und du da eh schon mal eine andere Brust hast und durchaus schon, du hast da nicht unbedingt die dynamischeren, polyvalenteren Spieler als irgendwie in anderen Kadern. Also ich glaube schon, dass das eine Sonderstellung ist. Der Verein, die Mannschaft Bayern, ansonsten die 17 dahinter, die haben schon ein Problem damit, dass die nicht einfach flexibel genug sind. Das fällt jetzt Dortmund auf die Füße und vor allen Dingen Gladbach. Ich will die Bayern jetzt noch nicht schon wieder so hochjubeln. Das ist mir viel zu früh. Dafür haben die viel zu viel Scheißfußball gespielt. Auch in nicht allzu ferner Vergangenheit. Das jetzt gegen Gladbach war großartig. Ja. War gut gespielt. Mhm. Aber zum Beispiel gegen Hertha war Dreckspiel. Ja. Gegen Liverpool, das war okay. Du kannst mit dem 0-0 leben. Aber alle feiern dieses 0-0 ab. Ich sehe es als große Gefahr. Ich denke mir die ganze Zeit, ey, guck dir das an, wie es für Leverkusen jetzt ausging. Die sind auch mit dem 0-0 aus Krasnodar, glaube ich, nach Hause gefahren. Mhm. Dann kriegst du ein Tor und zack, wird es enorm schwierig, da noch weiterzukommen. Also ich kann diese Hypewelle noch nicht ganz so richtig mitreiten, die da gerade. Was heißt denn Hypewelle? Das ist ja keine Hypewelle jetzt. Da spricht doch schon wieder jeder davon, dass die Meister werden. Werden sie ja auch. Ja, abwarten. Das habe ich jetzt schon. Auch. Ich habe jetzt in dieser Saison 5 verschiedene es ist ein bisschen übertrieben, aber zuerst hieß es, die Bayern marschieren locker durch, dann sind die Dortmund die Überraschungsmannschaft, dann wurden die im Februar zum Meister geschrieben, jetzt auf einmal müssen sie froh sein, wenn sie noch in die Champions League kommen und haben im Endeffekt, habe ich auch jetzt irgendwo gehört, die eine ganz schlechte Saison gespielt, weil sie aus dem DFB-Pokal ausgeschieden sind und aus der Champions League wahrscheinlich ausscheiden. Ey, das ist für mich alles völlig Kokolores ist das für mich. Ja, ist absolut. Ja auch so. Aber man muss festhalten, wirklich, dass die Bayern trotz 9 Punkte Rückstand, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, immer davon geredet haben, dass sie noch Meister werden wollen und Borussia Dortmund trotz 9 Punkten Vorsprung immer gesagt haben, ja, wir wollen eine gute Saison spielen. Und ich finde, ist auch richtig so. Ja, wieso ist denn das richtig so? Sag doch mal! Ja, wieso sollen die sich jetzt hinstellen und am 19. Spieltag davon sprechen, dass sie Meister werden wollen? Ja, wieso denn nicht? Weil du es werden willst, weil du Sportler bist, weil du Wettbewerber bist. Ach so, das brauchst du nochmal, muss dir jemand sagen. Also ich kenne keinen Fußballer, der natürlich da Sonntag oder Samstag auf dem Platz steht und sagt, ja du, also es wäre schon cool, wenn wir irgendwie in den ersten 10 sind. Jeder will klar immer gewinnen. Aber mir geht's da eher um das Zeichen setzen, dass da so ein Zuba von Stuttgart genauso Meister werden will wie Thiago von Bayern, das ist mir schon klar. Die Möglichkeiten sind eventuell ein bisschen unterschiedlich. Aber ich finde schon, dass man nicht immer so duckmäuserisch dahin gehen sollte. Ich meine, das ist nicht duckmäuserisch. Lucien Favre, dass der sagt, oh hey, ich glaube, der ist Bayern, ne? Favre? Dass der mit seinem bayerischen Charme aber dann Franke sagt, Franke. Das ist Franke. Franke ist das. Ein fränkischer Trainer. Dass der dann einfach sagt, wir wollen jetzt Meister werden. Aber dass man auch einfach mal ein bisschen offensiver sagt, meinetwegen Zorc oder Knitterwatzke. Dass die mal sagen, ja, wenn die Möglichkeit besteht, dann machen wir das auch. Dann wollen wir das auch. Aber immer sagen, ja, nee, wir wollen erstmal eine gute Saison spielen. Ah, das ist mir immer zu wenig. Holt mal euer Eier raus, das ganze Mensch. Das kann man jetzt natürlich sagen, wo man diesen unfassbaren 9-Punkte-Rückstand. Ja, warte mal ab, eure Schwächephase kommt ja erst. Ja, wir fliegen jetzt erstmal schön in Liverpool raus und dann hängen sich die Bayern haben immer im Frühjahr abgekackt. Ja. Dieses Jahr brauchen sie ja wenigstens kein Champions League mehr zu spielen dann. Aber ich habe mich gefreut, dass Serge Gnabry heute. Das verlängert. Oh ja, ich war auch so. Ich habe mich wirklich gefreut. Ja, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass der verlängert hat. Endlich mal kein Eigengewächs. Ey, ja, okay, komm, macht mal weiter mit eurem Players. Ich hab's schon 100 Mal gesagt, ihr kauft da die Spieler und tut danach so, als ob ihr die großen Entdecker seid. Ihr habt halt ich hab nur für mich gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass der das verlängert ich hat. Dir aber hab nicht. Ich gesagt, dass wir irgendwie den Weltfußball nicht verändert haben oder nicht das Plastikproblem gelöst haben? Ich hasse euren Verein. Ja, das ist ja schon mir klar seit 10 Jahren. Das sind Schweine, alle. Ich kann doch aber sagen, dass ich mich gefreut habe, dass der Mann, der immer in der Schale rührt, verlängert hat bis 23. Kann ich nicht rational gegen argumentieren. Und genau dieses imperative Gebiefe von dir, das ist Rationalität pur. Denn das sind Gefühle, das sind Emotionen. Und Ricky, mit diesen Gefühlen und Emotionen bist du bei mir an der richtigen Adresse. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, ich bin auch gespannt, wie das jetzt ausgeht. Also ich möchte mich hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, die Bayern machen das jetzt. Ich wundere mich, wie Dortmund derartig da abschmieren kann, weil die verlieren ja nicht gegen Gladbach oder gegen Leverkusen, sondern gegen Augsburg und unentschieden Nürnberg und Niederlage gegen Düsseldorf. Und auch 0-3 gegen Tottenham muss nicht sein, Leute. Ja, aber wie das zustande gekommen ist, kann ich... damit konnte ich noch am ehesten. Das kann man auch ausrechnen, ja. Ja, also das war eine Standard- oder zwei Standardsituationen und das war auch jetzt nicht das schlechteste Spiel von Dortmund, ja, aber diese, auch dieses Spiel gegen Hoffenheim, das ist halt völlig absurd, dass du so ein Spiel abgibst nach 3-0-Führung. Also das wundert mich echt, dass Dortmund da so wegbricht. Pff, ja, schon krass. Aber ich sag trotzdem, abwarten, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die nochmal in Anführungsstrichen zurückschlagen und bislang haben sie ja auch noch nichts verloren. Also wenn die das Spiel in München gewinnen würden, das ist ja nicht völlig illusorisch, dass sie das Spiel gewinnen, dann sieht es halt schon wieder komplett anders aus. Aber ja, das stimmt natürlich, ja. Es ist klar, das Momentum ist auf Seiten der Bayern, gar keine Frage. Ja, aber das muss man abwarten, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt, weil selbst ein Gleichschritt wäre ja interessant. Ne? Stellen wir uns mal vor, Bayern spielt jetzt sonntags, Dortmund verliert und Bayern verliert auch das Sonntagsspiel dann. Oder beide gewinnen. Und das sind halt die, es gibt nur diese 3-4 Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich glaube, dass Bayern da auf jeden Fall im Moment, wie du es nennst, das Momentum hat. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass, und das hoffe ich auch für die Dortmunder, weil als Gladbach-Fan weiß ich, dass Lucien Favre auch schon mal schnell nach 5 Niederlagen oder nicht gewonnenen Spielen sagt, wie man in seinem Heimatland sagt, adieu. Aber ich glaube, dass wir bis zum Ende der Saison auf jeden Fall da einen Zweikampf um die Meisterschaft haben werden. Ich glaube aber auch, dass, oder ich hoffe besser gesagt, glaube nicht, ich hoffe aber, dass es am Ende für die Bayern, für die Dortmunder ausgeht, nicht für die Bayern ausgeht. Ja, einfach aus Sympathie. Sympathie und aber auch, es wäre einfach mal wichtig, dass mal wieder eine andere Mannschaft diese Meisterschale gewinnt und nicht immer die Bayern. Ja, es ist einfach. Ja, schade für glaube ich, viele Fans, die regelmäßig Fußball verfolgen. Ja, das haben wir uns jetzt einfach verdient nach dieser Dominanz. Aber Ricky, was ich dich unbedingt noch fragen wollte, bevor ich das wieder vergesse, ich fand den Kommentar unter deinem Tweet schön, als der als du geschrieben hast, noch einmal Kind sein wegen dem Trikot. Und dann unten drunter stand so ein Rotzlöffel. Ich fand den scheiße, den Tweet. Ich fand den super. Ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Szene vor mir, die sich da. Hättest du es gerne gehabt, das Trikot? Ich, ganz ehrlich, Putscher, ich habe es gestern auch gesagt, wenn mir jemand ein Trikot auf den Kopf werfen würde, würde ich es nehmen und dem Kind neben mir geben. Ich würde ja, in 100 Jahren schätze ich dich auch ein, ja. Trikot da mit rumrennen. Also ich habe es ja gestern auch schon erzählt, das muss ich jetzt nochmal erzählen, da neben mir, so 3-4 Plätze neben mir, war so ein ekelhafter, fetter Wichser, der 5 oder 6 verschiedene Flaggen und Bilder dabei hatte, und um irgendwelche Trikots sich zu erhaschen. Den hätte ich am liebsten aufs Maul gehauen. Weißt du, der hat zuerst so eine österreichische Fahne rausgehängt. Wegen Zuba. Wegen Wimmer. Zuba ist Schweizer. Dann holt er eine griechische raus wegen Donis. Und dann noch Pavard und was weiß ich, was er alles dabei hatte. Und ich wette mit dir, dass der die Scheiße anschließend auf eBay versteigert. Nur darum steht er da. Und ist eine ekelhafte Drecksau gewesen. Der hat mich sofort an diesen Typen erinnert, der neulich mal diesen kleinen Jungen das Kimmich-Trikot weggeschnappt hat. Und dann so getan hat, als ob er es nicht richtig geschnallt hätte, dass es gar nicht für ihn gewesen wäre. Wenn ich da gesessen wäre, da hättest du mich aber an der Kamera mal gesehen, wie ich da original die letzten 4 Kämpfe von Georges St. Pierre nachstelle. Das hätte ich aber dir versprochen. Ey, so scheiße rausgesagt. Ja? Was ist das für ein Arschloch, dass du über ein Kind drüber langst, um das Trikot zu fangen? Wie mussten du, und dann, wenn ich den schon gesehen habe, diese schmierige Drecksau, da wusste ich schon genau, was das für ein Opportunist ist, das dreckige Mistvieh, du. Den hätte ich original, erstmal hätte ich den Becher auf die Fresse gezimmert. So richtig auf die, dann nochmal auf die Fresse gezimmert. Dann hätte ich das Kind weggeschickt, damit es nicht traumatisiert wird. Mhm. Und dann wäre es aber abgegangen, du. Ich hasse solche Typen. Überhaupt hasse ich erwachsene Menschen, die versuchen, mit Plakaten Trikots von Fußballspielern zu bekommen. Das ist so erniedrigend. Erwachsene Menschen? Ja. Ja, weil bei Kindern finde ich das völlig okay. Kinder ist absolut, aber 100 pro, da bin ich sogar dafür. Jedes Kind sollte mit so einem Bettlaken ins Stadion gehen. Aber wenn ich so über 20-jährige Männer, oder meistens sind ja so Wichser, sehe, die dann da draufschreiben, Joshua, schenk mir dein Trikot. Dem würde ich am liebsten ein Medizinball in die Fresse schießen, wenn ich die da stehen sehe. Das sind auch immer die gleichen. Immer Skinny Jeans, dann so eine scheiß Jacke mit Fell oben dran und schon Bart, obwohl man gerade erst mal 5 Haare am Sack hat. So, das ist eine ganz ekelhafte Mischpoke, die sich da breit macht. Weg, weg mit denen. Das sind die Problemfans, die ich habe. Lieber mehr Bengalos als solche Hurensöhne. Mm. Das ist meine Forderung. Aber ich weiß nicht, ob ich mich damit durchsetzen kann. Ja, aber versuchen. Klar, man muss es versuchen, sonst weiß man es ja nicht. Weiß man es nicht, nee, das ist richtig. Ja, aber sonst war es unterhaltsames Spiel. Ja, aber das. Man muss auch sagen, ihr seid, du und der Weinstil, ihr seid emotional näher, als man dachte, ne? Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass er ähnlich abgeht wie ich, wenn ein Tor fällt. Also, das ging mir auch auf den Sack. Dann. Also spätestens nach dem 4-1 habe ich gedacht, Leute, beruhigt euch doch mal, ey, wir haben das Spiel gewonnen, jetzt weiß ich es auch. Also. Ja, nach dem 5-1 sah er aus, als wenn er gerade eine Nieren-OP hatte. Ja, aber also, wir haben uns auch ab und zu mal, unsere Blicke haben sich manchmal gekreuzt. Und wir sind Brüder im Geiste jetzt, kann ich sagen. Ach, leider schon, ja? So weit sind wir schon. Habt ihr schon die Schwerter gekreuzt auch? Könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Party aussehen würde mit mir und Markus Weinzierl? Durchaus, Eskalation kann ich mir da vorstellen. Oh Mann, mit Markus und mir mal schön Silvester feiern, das wär's. Ja, da sitzen da, Raclette. Ja, das stinkt immer so. Das stinkt immer die ganze Wohnung eine Woche nach. Ja, das wäre so schön. Ja. Oh. Könnt ihr nicht mal Dosenbier trinken? Jedes Mal muss ich die Gläser spülen. So eine Scheiße hier. Nimm bitte die Untersetzer. Die ich Untersetzer wäre ja fast, hier. Ich wäre ja, der Tisch ist aus Maragoni. Ich wäre ja fast komplett eskaliert, als ich gleich zu Beginn des Spiels auf meinem Platz wollte und so ein alter Mann vor mir stand. Der Die Jacke. Ne? Bild genau, mit gesehen, einer roten Jacke. Und der ist einfach nicht weggegangen. Und dann habe ich so fragend in seine Richtung geschaut, so nach oben, um damit klarzumachen, hey, es ist vielleicht doch ein bisschen eng, wenn du noch vor mir stehst, also wenn ich praktisch auf meinem Platz sitze und da steht direkt einer vor mir. Vielleicht dann doch ein bisschen eng. Der stand doch aber eine Reihe vor dir. Nein, der stand vor mir. Ich saß auf meinem Platz und der stand direkt vor mir. Dann trete ich in die Fresse. Weil er ein Autogramm von Markus Weinzierl wollte. Und vor allem dachte er, die beste Möglichkeit, so ein Autogramm sich zu schnappen, ist direkt nach dem Warmmachen. Wo ja, ist ja bekanntlich, jeder Spieler und jeder Trainer komplett gelöst ist und einfach denkt, mir schon ein paar Autogramme schreiben, das wär's jetzt. Mhm. So. Und als ich ihn dann angeguckt habe, sagt er zu mir, ja, Sie sind aber nur Gast hier. Was? So, ja, dann ja. Hätte ich gesagt, nein, mir gehört der Laden hier. Nee, ich hab dann gesagt, nee, ich sitze hier. Das ist ein Unterschied. Und später ist er dann auch was noch weggegangen. Was ist denn das für eine Aussage? Sie sind nur Gast hier. Sie sind nur Gast auf Gottes Erde, oder was? Nee, ich glaube, er dachte wahrscheinlich, dass ich Hannover-Fan bin. Oder er weiß, dass da sonst andere Leute sind. Keine Ahnung, wie er zu dieser Aussage kam. Es kann auch nicht der Hellste gewesen sein. Ja, ich habe es ja gerade eben schon erklärt. Also wenn ein über 70-Jähriger versucht, Autogramme von einem 40-jährigen Bundestrainer sich zu schnappen, also das ist ja schon, da stimmt ja schon irgendwas nicht. Und da lasse ich auch die Enkelausrede nicht gelten. Das nee. Stimmt nicht. Das Enkelausrede. Das ist genau so ein Scheiß wie der Enkeltrick. So eine Kacke. Der kann, wenn er für seinen Enkel ein Autogramm möchte, kann er ja jeden Tag zum VfB-Training fahren und sich da dann vor die Autos stellen und so ein Autogramm sich holen. Das ist ja kein Problem. So. Aber ich habe gedacht, ich bleib erstmal ruhig, weil es waren sehr viele Kinder da auch am Start. Also kannst ja nicht direkt erstmal einen 76-jährigen Mann verdreschen. Also. Es geht ja meist ähnlich wie bei American History X, du hast da so eine Betonwand vor dir, eine Fresse auf dem Bordstein. Bam, Junge! Da überziehst du vielleicht aber auch in deiner Artenweise. Da überziehst du vielleicht ein bisschen, Ich glaube wirklich. Ja, so ist er da. He's already dead. Ja. Lasst ihn leben. Lasst Pocho leben. Buffy Edmeier, die berühmte VfB-Legende, hat übrigens nach dem Spiel gesagt, ja, Buffy im Band der Dämon, oder was? Ja, der hält immer in der Wirt Soccer Lounge. Da hält er danach immer, nach dem Spiel gibt's dann so eine Rede. Da sagte er, der VfB Stuttgart hat heute einen Tode erschlagen. muss ich es übersetzen? Nee, ziemlich lustig. Der Buffy. Ja, es ist eine VfB-Legende, der natürlich auch viel Mist erzählt, so wie es halt immer ist bei Legenden. Aber das war. Wie heißt der mit Nachnamen? Buffy? Ich muss mir den angucken. Edmeier? Das also, ist E-D-D oder so. Buffy, das ist ein guter Edmeier? Typ. Der übrigens. Johann Buffy Edmeier. Okay. Der übrigens Bekannter meines Chefs ist. Ja. Auch schön. Schön. Ja, klar. Lebt Rüdiger noch? Der ist im Urlaub. Der stirbt 1000 Tode im Urlaub, sage ich dir. Ja, im besten Fall hat er das Handy nicht dabei, aber sonst dreht er. Hat der 100 durch. Pro. Er hat sogar ein Buch geschrieben, der Buffy. Ganz schreien. Ah, doch, den kenne ich aber doch. Ja, wie heißt denn das Buch? Das Buch heißt, Moment. Koko mit Buffy. Der Fußball, mein Leben und ich. Da bist du. Nee, das ist nur ein Artikel. Das ist nur ein Artikel, entschuldige. Ah, schade, ich wollte es gerade bestellen. Naja, gut. Da bist du Buffy, finde ich gut. Da bist du Buffy? Vicky, bist du ein bisschen müde? Ja. Ich bin auch ein bisschen groggy, muss ich sagen. Boah. Ich muss vor allem in letzter Zeit häufig groß, aber gibt ja keine besondere Geschichte dazu, kann ich schon sagen. Ich muss einfach häufig. Ich habe, jetzt wo du das sagst, ich muss sehr selten groß in letzter Zeit. Du isst ja auch nichts mehr. Ich esse sehr wenig, ja. Ich habe sogar am Sonntag habe ich auf zweimal 20er Nuggets habe ich verzichtet, weil es sie wieder für 4 Euro gab. Gab's wieder für 4 Euro, aber ja, du hattest ein gutes Katerfrühstück einer nächtlichen Ruhe. Das war ein tolles Katerfrühstück. Ich habe ein schönes so ein American Dressing gemacht, so ein richtig schönes, schönen Salat, ne, rote Zwiebel, ne, und dann habe ich ein paar Chicken Nuggets draufgeschnitten. Nachts hat er mich belästigt. Och, stimmt. Stimmt, Potzo. Ich habe bestimmt wieder Sprachnachrichten geschickt, 100 Euro. Ja, weil ich da gerade erfahren habe, dass Bayern 5-1 gewonnen hat. Hey. Wirklich? Wirklich? Was habe ich denn da überhaupt gesagt? Ich könnte sie jetzt wiedergeben, aber ich tue es nicht. War mir klar, dass der Sprachnachrichten geschickt hat. Das ist wirklich, dafür hasse ich dieses WhatsApp. Für diese Sprachnachrichten. Ich habe sie ihm geschickt, nicht dir oder euch. Allein, dass jemand diese Sprachnachrichten verfassen kann, ist für mich ein Skandal. Ich also, weil ja, du das technisch ja gar nicht so kannst. Ich bin ja dafür, dass besonders im Kassenbereich, dass da so ein Störsender installiert wird, dass Leute ihr Handy nicht mehr benutzen können. Oh, das ist gut. Was ist das? Eine respektlose Scheiße da immer. Mann. Nee, aber ich meine, wir können es ja langsam teasen. Wir sind ja auch nicht so energiegeladen heute, weil das ja nur eine Sendung ist, die sozusagen der Prolog zur größeren Sendung ist, ne? Naja. Sind uns alle nicht einig? Oh nee, nicht das sicher, ob jetzt vier oder doch noch eins. Nee, musst du nicht. Ich geh 3 Minuten. Ich war mir gar nicht bewusst, dass es überhaupt... Ey, nee, Alter, leck mir am Arsch. Wenn ich das voll das kann doch nicht wahr sein. Ey, mach einen Podcast. Ohne Scheiß. Mit Tobi Edmeier mache ich einen Podcast. Ja. Nee, aber es ist ja eigentlich nur alles ein Teaser. Wirklich, das ist die Go-Home-Show. Das ist die Go-Home-Show. Das ist ein Teaser. Das ist mehr als ein Trailer. Das ist, ich habe ja schon gehört, dass Wiki schon die Schleifchen und alles im Podcast drauf aufgehangen hat, ne? Ja, ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht, ob ich das. Weiß gar nicht, ob ich Samstag komme. Doch, das schon, aber ich bin noch in meinen Planungen, ist da noch nicht viel passiert. Also. Ich habe schon mir was geplant. Und zwar habe ich mir das heute auf der Arbeit überlegt. Ja, erzähl mal. Ich werde mich bei Real Madrid bewerben. Mhm, schön. Wirklich? Und wie willst du das in der Sendung dann unterbringen? Als Podcast, du weißt, wir machen einen Podcast, da redet man miteinander. Und nein, ich werde da anrufen. Mhm. Oh, Anrufe sind aber schon sehr 2011, ne? Ich werde da anrufen, da geht es mir nicht um irgendwelchen humoresken Ansatz oder über sonst irgendwas, da geht es mir einfach um einen neuen Job. Okay. Und wir wissen ja, dass die Anrufe in letzter Zeit wirklich immer gezündet haben. Ja. Also es waren ja eigentlich immer absolute Knaller und nie ein Downer für die Sendung. Von daher freue ich mich da schon drauf. Kannst du das ans Ende der Ausgabe legen? So als Rauschmeißer, weil ich kann mir vorstellen, dass es sonst, ja, da wird Partystimmung, sag mal, Weinziel-like wird es dann eher. Ich rufe da an und frag, also. Man spricht ja auch von der Weinziel-Party, ne? Wenn man so ein ganz ruhiges Sit-In machen will. So. Man spricht ja aber auch bei Weinziel auch oft von der Weinziel-Stimmung. Ja. Wegen Weinstimmung, verstehst du? Ja, nee, auch von der, das ist die Stimmung, wenn man sagt, die Ruhe vor dem großen Sturm, man sagt dann auch, es Weinzielt sehr. Das gibt's ja gar nicht, was ihr da erzählt. Das war. Das sind ja nur Fakten. Das gibt's doch gar nicht, was ihr da erzählt. Und da habe ich noch eine viel wichtigere Frage. Ist da noch jemand? Ja. Dann werde ich echt wieder müde. Und bin schon wieder groß. Alter, das ist ja. Wie kannst du nicht schon wieder groß? Hast du deine Nahrung umgestellt? Nee, ich glaube, ich. Deine Ernährung meine ich, deine Nahrung. Ja, ich jage jetzt andere Tiere. Okay. Bei Red Dead Redemption? Ja, genau. Nee, ich habe ja so eine Tablette genommen, die mich so ein bisschen runterbringen soll nach der Arbeit, aber das funktioniert, glaube ich, nur nicht so ganz richtig. Also, was hast du da für eine Tablette? Mag daran liegen, dass du sowohl montags als auch dienstags kaum aufregende Podcast-Projekte machst, die dich kaum aufregen in letzter Zeit. Was nimmst du denn da für ein Präparat? Was ist denn das? Das ist halt nur sowas aus dem Rossmann. Ja, da steht schon drin in der Produktbeschreibung, bringt dass das nix. Auswirkungen hat auf Magen und Darm. Oh, das scheint es ja zu haben, ja. Da könnte ein Schuh draus werden dann, ja. Aber beruhigt es dich? Was heißt denn, wenn wir häufig müssen, groß am Tag? 4-mal oder was? Nein, einmal, aber das ist für mich halt schon häufig. Mhm. Aber Rossmann ist ein Burgwedler Unternehmen, ne? Das ist hier bei Langenhagen direkt. Ich weiß auch, dass der Chef da, Mario Rossmann, wieder heißt, dass der groß bei Hannover 96 Aktien drin hat. Ja, groß, aber gezwungenermaßen, was man so hört. Der hat ja auch einen Bestseller geschrieben, ne? Kind? Dann bin ich auf den Baum geklettert. Heißt das Buch? Ach, wirklich jetzt? Ja! Ich hab grad das Wortspiel gesucht, aber es kam gar keins. Boah, was soll das denn heißen? Nee, Rossmann ist weiter, dachte ich, kommt Scheiße, jetzt oder so. Scheiße, was der mit Wortspielen zu tun hat. Könnt ihr gerne nachgucken, da gibt's wirklich ein Buch, das so. Nee, ich glaube, du lügst. Ja, gut. Nee. Der Kind und der Rossmann sind ja Friends und die spielen, jetzt kommt's. Tennis. Ja, spielen Tennis. Ja. Jetzt pass mal auf, ich habe ja früher, richtig gut in der Niedersachsen-Auswahl gespielt, Tennis, in der Wedelhalle. Da spielen die beiden auch. In der Wedelhalle zur Burg Wedel spielen die Tennis. Da habe ich auch mal gespielt. Platz 1 und 2 sind super, der dritte ist ein bisschen schäbig. Irre. Ja, und da hat der Kind ihn wohl mehr oder weniger drauf gedrängt, dass er da so eine Loge installiert, der Rossmann. Gibt es eine Rossmann-Loge? Es gibt eine Rossmann-Loge, ja. Und dass er sich da auch ein bisschen investiert. Der Rossmann ist ein viel größerer Handball- als Fußball-Fan. Deswegen ist es auch, seitdem es diesen leichten Trend gibt, dass man Vereine oder Sportarten der Region ein wenig pampert, ist es auch merkwürdigerweise so geschehen, dass die Burgdorfer Recken in der Bundesliga spielen und auf einmal Hannover Recken heißen oder so irgendwie. Das ist also kein Zufall. Das liegt mit dem Rossmann. Der Rossmann strippelt hier ordentlich ab. Verrückter Typ. Das ist eine richtig crazy People. In Hannover, weißt du, wir sind da Slomka, Rossmännchen und alles. Das ist einfach eine ganz große Familie. Ja, ja. Klar. Aber bei euch ist auch alles PG, ne? Kann man sagen, wie ist das alles PG? Ja, gut, das ist natürlich auch der große Kontrast dieser Stadt, ne? Diese Stadt auch so ein bisschen lebenswert und liebenswert auch mal gemacht, ne? Die Stadt mit dem größten kriminellen Auswuchs. Ja. Ich glaube Europas. Und dazu dieses sehr entspannte, gelassene High Society Leben von mir, Rossmann und Kind und Slomka, wie sie alle heißen, Maschmeier, guck mal, da sind sie ja alle, wir kennen uns ja alle. Und hier, ich habe tatsächlich, muss ich jetzt schon sagen, der kleine Mann mit dem Hut von den Einzelmännchen? Wie heißt denn der Kleine mit dem Hut? Pantau? Pantau! Wie lange habe ich das nicht mehr gehört, Alter? Wer hatte noch du mit Kind der 80er, ey. Von den Skorpions. Ja. Für die habe ich in der Ohlendele. Klaus Meine. Klaus Meine. Für Klaus Meine. Und der hatte so ein R. Here I am. Rock me like a hurricane. Rock and roll in Hangover. Das ist er. Für den und der war mit seiner alten und da war sein, ich glaube, Bassist ist ein Asiate. Take me. Entschuldigung, das kam über mich. Moment. On a glory night. WrestleMania. Ja. So war das. Nee, wir sind einfach eine ganz große Familie und deswegen menschelt es auch so und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass Hannover 96 höchstwahrscheinlich absteigt, denn es gibt Wichtigeres als Wettbewerb. Ja, Familie ist viel wichtiger. Ja, ich meine, der braucht schon die Bundesliga. Hast du gerade da hingerotzt? Das sagt jeder. Das ist gut, dass das immer wieder klappt. Ja. Bei uns in Hannover gibt's so eine Veranstaltung, das heißt ein kleines Fest im großen Garten, das ist im Herrenhäuser, in den Herrenhäuser Gärten, das ist ganz toll, wirklich, da könntest du wirklich auftreten mit so einem kleinen Bauchladen, so kleine Gags und kleine Räusche machen, ne? Kleine Räusche, schreie ich mir den Sprachfehler auch schon, lerne ich den auch schon, dass du da so ein paar Geräusche nachmachst, finde ich gut. Also ich bin der Meinung, dass wir den Bundesligaspieltag heute nicht weiter besprechen und das alles auf Samstag verschieben. Aber dann wissen wir ja auch mehr. Dann ist Bayern ja wahrscheinlich schon Meister. Das ist schon vorbei dann. Da hat Dortmund gegen Stuttgart verloren. Wahnsinn. Ach, ich habe hier unentschieden getippt. Ich habe gesehen bei der Abstimmung, es sieht nach einer Niederlage aus. Ne? Für den VfB. Ja, ja. Ja, klar. Ich hab auf ein Unentschieden getippt. Ich glaube, 33% waren dafür und 51% die. Ist das so bei der Umfrage? Ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Ich dachte, bei welcher Ricky, ist das dein Social Media Ambassador jetzt, der Pocho? Der Pocho, der stimmt auf jeden Fall immer ab. Ich auch dieses Mal. Ich habe auf Niederlage Stuttgart getippt. Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt. Das war eine Frage. Ich wollte eigentlich mehr wissen, ob es überhaupt Leute gibt, die dem VfB irgendwas zurechnen in Dortmund, weil ich bin mir sicher, wenn ich diese Umfrage vor 3 Wochen gestartet hätte, dann wäre das wahrscheinlich mit 95% in Richtung Niederlage gekippt. Also allein, dass jetzt schon über 30% sagen unentschieden, da sieht man mal, was ein so ein Spiel ausmachen kann. Also das muss man ja auch mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB seit Wochen einen bezaubernden Fußball spielt, sondern man hat jetzt wirklich gegen die schlechteste Bundesligamannschaft, die ich je gesehen habe. Also das kannst du nur so sagen. Also es war wirklich, das habe ich noch nie gesehen, sowas Schlimmes. Ja, gegen die hat man jetzt 5-1 gewonnen. Ja. Mal gucken, ob sie das nochmal reproduzierbar reproduzieren. Immer wenn wir hier mit so einer Sendung fertig sind, dann kommt das auch mal ein bisschen zu kurz, weil es mich wirklich interessiert, dass wir mal einen kleinen Ausblick auf den nächsten Spieltag werfen. Und da fällt mir auf, ist jetzt gar nicht so spannend. Ja, Mainz gegen Gladbach, also. Ja, die Mainzer im Moment, ne? Die sind ja gar nicht so schwach. Nee, das ist, ich möchte sogar fast sagen, das ist eindeutig. Naja, nee, so möchte ich es nicht sagen. Also, ganz ehrlich. Ja, ja, wir sind scheiße. Ihr habt toll gespielt, ihr seid dreckige. Ja, wenn du das so sagst, dann ist das okay. Ich hätte das jetzt nicht so formuliert, aber toll haben wir schon gespielt. Ja, das stimmt. Ja, ein Spiel in der kompletten Saison, das mal durch die Bank weg überzeugend war. Also, das ist für den großen FC Bayern aber auch ein bisschen dünn, wenn man sich überlegt, wer da schon alles aber wenn Sie wüssten, war. Wenn Sie wüssten. Aber das ist auch eine so eine großartige Vernichtung eines Kontrahenten. Das stimmt. Die Schlachten war aus. Das war wirklich eine Art Schlachtfest. Also, das kann man leider nicht leugnen. Und dabei ging es noch echt glimpflich ab für die Gladbacher. Das ja, wenn wir den Sommer nicht gehabt hätten, dann wäre es noch. Ja, raus. Der Levi hätte 1-2 mehr machen müssen. Leider Gottes muss ich da zustimmen. Und ich sag mal so, ich habe ja kein Problem damit, dass die Bayern wieder ins Titelrennen realistisch mit eingreifen jetzt. Also, das finde ich ja auch unterhaltsam, wenn es wirklich einen Titelkampf gibt. Weil es bringt uns ja auch nichts, wenn Dortmund 10 Spieltage vor Ende Meister wird. Also von daher bin ich ja gar nicht so böse darüber. Aber dass die beiden Mannschaften sich so extrem voneinander wegentwickeln jetzt aktuell, das macht mir so ein bisschen Sorge. Das könnte darauf deuten, dass wir dann doch keinen coolen Meisterschaftskampf bis am Ende des letzten Spieltags erleben dürfen. Das scheint was so. Aber es wäre schön, das sag ich bis zum Ende des letzten Spieltags, weil ne Gladbach-Bayern, Gladbach-Dortmund dann am letzten Spieltag auch. Ne? Gegen wen muss Bayern am letzten Spieltag? Frankfurt. Ach geil, das ist ja geil. Ja, ja, Frankfurt ist euer letzter Gegner und vielleicht auch Kovacs letzter. Oh, nein, das ist nein, nein. Schön, aber schön. Das war Gossip-like, das war schön. So, ich gehe jetzt mal kurz aufs Klo und dann komme ich wieder. Aber und dann lass uns kurz über Gossip reden. Ich habe auch noch was, wenn man so den Blätterwald verfolgt. Ist wirklich Kacke gegangen? Ja, ja, ich glaube schon. Was sagst du denn zum Balotelli-Jubel? Hast du das mitbekommen? Ja, habe ich mit einem Selfie. Ja, und dann, ja, das ist ja bei Insta-Live gegangen. Ja, muss das ich weiß sein? Nicht, ob das gestaged also, war, ob er den Typen da gesagt hat, hier halt mal dein Handy bereit. Nee, wahrscheinlich auch sein Handy oder was. Kann ja sein, oder dass das ein Ordner Handy seinerseits war. Ja, kann man mal machen, aber wenn es nicht Balotelli gewesen wäre, wäre cool, aber weil es Balotelli wäre, ist halt ein... Ah, bist du kein Balotelli? Ich finde den scheiße, den Typen. Ja, okay. Komplett scheiße. Dann, nicht wegen dieser WM-Geschichte gegen Deutschland, sondern ich finde den Typen einfach per se scheiße. Das ist ein komischer Typ, sieht auch schon so doof aus, ist ein dummes Schwein. Okay, aber dann frage ich dich, bin ich schon so sehr oder bin ich so alt und so fußballromantisch versessen, dass mir sowas total auf den Sack geht? Mit den Selfies? Ja, überhaupt das alles. Ich vermisse Zeiten, die so Mitte der 90er Jahre stattgefunden haben in der Bundesliga. Oder noch zu den Anfang 2000er Jahren. Ne, so Generation Effenberg und sowas. So eine Zeit vermisse ich. Das war doch Fußball. Da wurde auch schon groß über alles berichtet. Ja, nicht in der Größe, wie es jetzt ist. Klar. Aber warum vermisse ich das so sehr? Warum geht mir das immer mehr weg? Warum entfernt sich diese Sportart immer mehr von mir und meinen Bedürfnissen, die ich mit Fußball in Verbindung bringe? Das ist einfach, weil sich nicht nur der Fußball, weil sich die Welt weiterentwickelt. So ist es nun mal. Die wird technischer. Die Kinder, die Jugendlichen werden merkwürdiger, aber auch nur im Sichtfeld unseres Sehens. Aber dieses Glorifizieren, was oder dieses Kultivieren alter Fußballwerte, das wird ja auch gerade von so welchen wie Arne Zeigler und so sehr kultiviert, sehr nochmal auf einem Podest gehoben, dass dieses alte. Ja, aber das kriegt ja keiner mit. Ich trage Hummel-Sneaker und irgendwie blaue, abgerippte Diesel-Jeans und so. Das ist so eine so eine Subkultur noch in dieser Fußballszene, die eine Subkultur ist, mehr aber auch nicht. Fußball ist momentan oder ist viel mehr als das. Fußball ist einfach, es gibt Real, Paris, Barca und Manchester United. Die vier Dinger, die dominieren gerade alle. Es gibt ja auch gar nicht mehr die großen Clubfans, sondern es gibt einfach auch viele Fans bei den jüngeren Leuten, die einfach Neymar-Fan sind, Ronaldo-Fan sind und Stindl-Fan sind. Die wechseln dann halt auch mit, wenn die Spieler wechseln. Also. Wechseln natürlich auch die Vereine. Und diese Kultur, die entwickelt sich gerade in eine Richtung, die wir wahrscheinlich scheiße finden. Kannst du vielleicht, um mal jetzt mal ein Beispiel irgendwie ranzuziehen, vergleichen, wie unsere Eltern und dann meine Fußballzeit, wo es dann von Giovanni Elber den ersten weißen Schuh gab. Da hat man doch schon, meine ja, Güte, wo so? Ist... Ja, so? Natürlich. Hat die Eltern... am Anfang weißen Schuh, echt? Ich kann mich an Giovanni Elber, sehr gut erinnern, wie er in Gladbach auf der Tribüne sitzt, als Spieler von Borussia Mönchengladbach. Aber... Ja, nee, aber so kannst du wahrscheinlich auch diese Entwicklung der Fußballkultur irgendwie ein bisschen analogieren. Ne? Mit Bruno Labbadia, nee, wie hieß er? Giovanni Elber mit seinen weißen Schuhen, wo sich unsere Eltern gedacht haben, ach, so eine Scheiße, das geht ja gar nicht, wie sieht denn das aus? Und jetzt haben sie kunterbunte Schuhe, twittern direkt, Instagram direkt aus der Kabine und so. Das ist nun mal die Kultur. Sie kommen mit AirPods irgendwie zum Spiel und ja, Özil twittert anstatt was vom Training von Arsenal, was von Fortnite. So hat es sich anscheinend weiterentwickelt. Dass du es scheiße findest, kann ich verstehen. Ich find's auch nicht geil, aber ich habe mich damit arrangiert, weil die Sportart als solches auf dem Top-Niveau so attraktiv ist wie noch nie. Das ist schon eine andere Sportart als in den 70ern und 80ern. Das ist schon eine dynamischere, schnellere, kräftigere Sportart geworden. Und das finde ich gut. Und ich lasse mich da auch so ein bisschen mitreißen, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht hier der größte Hype-Guy von irgendwem. Ich finde das jetzt mit Juve ganz geil, was die da aufgebaut haben mit Emre Can und mit Cristiano Ronaldo. Da lasse ich mich gerne mitnehmen, mitreißen. Aber dieses Geselfie und dieses Social-Media-Ding, das ist nun mal Zeitgeist. Das ist nun mal so. Das wirst du nicht ändern können, willst du auch nicht. Aber das darfst du durchaus scheiße finden. Und das mit Recht. Also, aber da wirst du nichts gegen machen. Das wird wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich sehe gerade, Bayern will anscheinend das Arsenal, ja, wie ja. Juwel Xaver. Wer heißt der? Xaver heißt der, glaube ja, ich. Ja, ach, Atsch. Amechi? Amechi, ja. Ja, ganz gut. Cool. Haben wir natürlich schon am Anfang gesehen. Danny Steiner meint, oder was ist das? Also, nee, jetzt mal im Ernst. Diese Berichterstattung, die kann ich auch langsam nicht mehr ernst nehmen. Da ist ja jeder. Juwel, ja, der neue Superstar. Das ist ja schlimm. Und das wird dann als Top-Transfer. Ist das schlimm, dass ich die nicht kenne? Muss ich die kennen? Nein, auf keinen Fall ist das schlimm. Dieses Glorifizieren der englischen Jugendspieler, das ist sehr merkwürdig gerade. Also ja, diese Reece Nelsons und Jadon Sanchos und so, das gibt dem natürlich recht. Ne? Das sind natürlich unfassbare Raketen. So ein Sancho hätte ich schon gerne. Was der da trotz der Niederlage gegen Augsburg da wieder für Solos gemacht hat, das ist schon geil, muss ich sagen. Aber naja, ich habe jetzt im Zuge dieses Winter-Hickhacks da um Hudson-Odoi, ne, das ging ja hin und her. Und da hat man sich natürlich dann, weil es halt einfach auch das Hobby von einem ist, sich mit dem Spieler befasst. Ich habe mir auf The Zone ein paar Pokalspiele angeguckt, weil in der Liga spielt er nicht, er spielt ja nur im Pokal. Und da hat er überragend gespielt. Ganz großartig, wirklich. Ich denke mir, ja, okay, irgendwas ist da dran. Irgendwie ist die Jugendarbeit der Top-Clubs in der Premier League irgendwie was anderes. Das ist schon ziemlich dynamisch und ziemlich geil und sehr kreativ. Anders als unsere deutschen Nachwuchsspieler, die auch sehr, sehr gut sind, aber irgendwie nicht so kreativ daherkommen irgendwie. Ich weiß nicht, das ist eher so ein bisschen stoisch, statisch und nach Schema F irgendwie. Aber dass man die nicht kennt, das ist, glaube ich, völlig, völlig in Ordnung. Dieser Achievement-Typ, habe ich auch noch nie gehört, habe ich jetzt in einem einen oder anderen Blog, habe ich da so ein hinterlegtes YouTube-Video gesehen. Ist natürlich auch alles ziemlich geil, schneller Spieler, wie sie alle sind und trickreich. Was man so hört, ist es das Tafelsilber von Arsenal, also der absolut beste Nachwuchsspieler, den sie da haben. Ja. Die Frage natürlich, warum sollte Arsenal den verkaufen? Die haben das Geld nicht nötig. Der Typ quengelt wohl, ist 18 oder? 18, ja. 18. Quengelt natürlich, möchte langsam mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Die Frage ist natürlich, ob er die bei uns kriegt, ne? Ich glaube, so ein junges englisches Megatalent stünde uns allen, glaube ich, gut zu Gesicht. Auch deinem Verein irgendwie so ein Sancho über die Flügel düsen zu sehen, ist schon ziemlich geil. Aber mir reicht. Kann ich meinen Verein nicht leisten. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir jetzt schon 50 Millionen höchstwahrscheinlich für Callum Hudson und Deutschland. Dein Verein hat ja auch nicht ständig Steuern hinterzogen, Pocho. So sieht es nämlich mal aus. So sieht es nämlich mal aus. Pocho, ihr müsst mal einfach einen Schritt weiter gehen. Ja, ihr müsst mal, ne? Ich sag dir nur eins, wenn Sie wüssten. Ja. Und dein Verein hat ja schließlich auch keinen Sponsor, der ständig ja Menschen ausbeutet, Frauen missbraucht. Du, das ist die Postbank, das ist ein richtiger Scheißladen. Naja, aber da habe ich noch nicht gehört, dass man kein Alkohol trinken darf. Jetzt bleib mal ganz ruhig. Bist du noch stolz auf Katar? Ich bin stolz auf Katar. Ja. Ja, das war ein gutes Trainingslager. Ich sag mal so, wenn ich von den Annehmlichkeiten... Das waren hervorragende Bedingungen, Ricky. Das waren hervorragende Bedingungen, die wir im Trainingslager hatten. Das hatte nichts mit dem Geld zu tun, sondern nur mit dem schönen Wetter. Ich sag's, wie es ist. Ja. Für einen richtigen Dollar bin ich auch ein Katar-Fan. Siehst du, du würdest dich ja auch, hast du da letzte Woche erzählt, dass du dich von irgendeiner ganzen Mannschaft mit Butter in den Arsch ficken lassen würdest. Ja, genau so, das waren meine Worte. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch wieder ein. Das hast du gesagt. Ja, zu Recht. Ich würde mir von Butter nehmen und, ja. Hinten rein. Hm? Ab geht er. Nee, ich verstehe euch natürlich und ich kann jetzt feierlich verkünden, dass ich Juventus Turin Englisch über Twitter abonniert habe. Oh, that's nice. Ist nicht mehr weiter, da freue ich mich sogar, wenn irgendwann mal ein Tor schießt. That's nice. Du ganz dicht dran. Ja, nee. Bin ja auch Riesenfan vom Wendlos. Das ist gerade eine schwierige Phase für mich, weil ich mich komplett nur auf einen Verein konzentriere, den ich hier ganz bewusst ein bisschen aussparen möchte, ja, weil die Kritik ist angekommen. Der andere Verein, der gerade für Furore in der Bundesliga sorgt, der geht mir auf den Sack. Und dann gibt es noch einen Verein, der auch so ein bisschen für Furore sorgt, da kotzt mich der Trainer an. Augsburg? Nee, Düsseldorf. Ja, das hast du ja aber auch schon beim Live-Spiel gesagt, bei Better Than Reschke, dass der dir so um den Sack geht. Ich verstehe das gar nicht. Sag mal, ich glaube, das ist eine Glorifizierung von einem Menschen, der eigentlich kein Mensch ist. Bitterböser Drecksack ist. Du bist sehr gewundert, dass ich das alles gucke und höre, ja. Chris, ne? Das liegt daran, dass... ist. Ich war dann nur halt am PC und dann mache ich dann ja auch an, wenn er das war Sonntagmorgen, das war eine gute Zeit. Und ist es gut oder ist es nicht gut? Ja klar, ich habe es ja komplett geguckt. Das ist wirklich, ich habe da, also ich nehme da den Zuhörer mit, ja, auf eine Reise. Wir zusammen sind das Streamteam, das Better Than Reschke ist. Das ist nicht nur einer. Ich bin der verlängerte Arm meiner Zuschauer. Wir sind zusammen auf einer Mission. Ist das schön. Ja, und nächste Woche... Und da hast du ja auch gesagt, dass du dem am liebsten vermöbeln würdest. Ja, also irgendwas stimmt mit dem Funkel nicht da. Warum? Das ist ein Reißer, der kommt hier bei mir ganz aus der Nähe. Ich glaube irgendwie, dass der eine Rolle spielt jetzt. Eine Rolle? Okay. Ich weiß es nicht, irgendwas... Kennt ihr das nicht, dass er so ein grundskeptisches Gefühl manchmal bei Leuten hat? Ja, er wirkt so extrovertiert und auf einmal redefreudig, ne? Was er vorher nicht so in meinem Ansehen genau. war. Genau. Allein das schon. Früher war er immer so knochig und geh mir bloß fort und ich brauch gar nicht mit mir reden, so in der Art. Du wolltest auch gar nicht mit Friedhelm Funkel reden. Nee. Das war halt irgendwie so. Kann das nicht auch der Berichterstattung geschuldet sein, dass die Leute halt jetzt nicht mehr zurücktreten und sagen, ich muss mit dem gar nicht reden? Und dass er deswegen dann in dem Moment eine Rolle spielt, um sich zu verteidigen, um diese Blase Meinung, um sich zu bilden? Ich bin der Meinung, ich weiß, warum Friedhelm Funkel so ist. Ich glaube... Es gab mal eine Situation, da war Friedhelm Funkel bei OneT, Hashtag OneT zugeschaltet. Und da hat er irgendwie gesagt, oder war es beim, ich weiß es nicht mehr, oder war es bei was anderem. Beim Tigerhändenclub oder so. Da hat er gesagt, da ging es um diese Geschichte, dass vor dem Tottenham-Spiel der Friseur bei den Dortmundern im Oh, das war eine Pressekonferenz. Ja, Pressekonferenz, das war ein genau. Schwachsinn. Und da hat er eine Scheiße gelabert und hat gesagt, hä? Da hat irgendwer aus dem Publikum, sage ich jetzt mal, irgendein Journalist gefragt, was zahlen Sie denn für einen Friseur? Ja, ich zahle 40 Euro. Das ist aber ganz schön viel, ne? Naja, ich gehe aber auch nicht so oft. So, das war ganz merkwürdig, so eine ganz merkwürdige Berlin-Mitte-Rhetorik. Ich habe das Gefühl, dass Friedhelm Funkel Sky MML hört. Der ist so nee, wie der vierte Mann von Sky. Er wirkt auf mich wie eine Mischung aus... He's the third man! Ja, er wirkt auf mich wie ein Hybrid zwischen Lukas Vogelsang und dem alten Mann, der da sitzt. Also, ich muss gleich mal sagen, diese Pressekonferenz fand ich auch fürchterlich, weil er sich da in einer Art und Weise über eine Normalität ausgelassen hat. Ja. Das fand ich ekelerregend. Normalerweise sagst du als Trainer in diesem Moment, ja, das sind nicht meine Spieler und da äußere ich mich jetzt nicht großartig dazu und fertig, tust es einfach so ein bisschen ab. Aber nein, er kritisiert das, was da passiert ist und ja, die haben auch noch ihren Pass vergessen, wie kann denn das sein, dass die mit den Gedanken nicht beim Spiel sind, bei so einem wichtigen Spiel und sowas vergessen und was weiß ich oder was weiß ich, was er da für eine Scheiße erzählt hat, ist auch. Und vor allen Dingen hat er das dann auch so absolut abgetan am Ende, dass das nicht sein darf. Das darf nicht sein. Und später hat sich auch noch herausgestellt, dass seine Spieler genauso den Friseur aufs Hotelzimmer bestellt haben vor dem Spiel gegen Stuttgart. Und dazu kommt ja, wo ist denn das Problem, dass die sich die Haare haben schneiden lassen? Ich verstehe es einfach nicht. Das hat doch nichts mit dem Spiel zu tun. Da kommt ein Friseur mittags bei denen aufs Hotelzimmer und schneidet denen die Haare und daraus machen wir dann, deswegen hat man 3-0 in Tottenham oder in London verloren. So ein Quatsch. Also da fällt einem, also wenn einem sonst wirklich nichts einfällt als Erklärung für die Niederlage von Dortmund in London, ja, dann ist man doch als Fußballjournalist eigentlich gescheitert. Und dass das so ein Ding wurde, ja, dass da ein Star-Friseur bei denen im Hotel war, ey, das hat mir die Spucke weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich nicht erklärbar. Und dann wiederum dieses Gelaber von Friedhelm Funke, der sich dazu dann auch noch geäußert hat und so. Dazu kam auch noch dieses komische Ding mit seinem Vertrag, ja, wo er dann auch an die Öffentlichkeit geht und da sein fast schon heult vor der Kamera oder geheult hat. Da gibt's ja kein Footage von. Ich glaube, das war nur vor so einem Pressekreis, wo ihm da eine Träne gekullert sei. Irgendwas stimmt da nicht mit Friedhelm Funkel. Keiner so. Ja, er emanzipiert sich so ein bisschen gerade, ne? Ist ein Bauchgefühl. Oder er will auf seine alten letzten Tage will er noch mal irgendwie ein Statement setzen. Er möchte vielleicht, weil er so eben so unfassbar lange in dem Geschäft ist und gute und schlechte Zeiten hatte, aber er merkt wahrscheinlich auch selber, so richtig ein Footprint hat er da jetzt irgendwie nicht so im Sand der Bundesliga gelassen. Also es wirkt auf mich fast so, als würde er nochmal nicht abrechnen. Dazu ist es dann zu wenig Säbelrasseln. Aber ich glaube, er möchte nochmal sich irgendwie bemerkbar machen für die Annalen der Bundesliga. So habe ich das Gefühl. Vor der Düsseldorf-Zeit ist der einzige Abdruck, den er hinterlassen hat, um in der Thematik zu bleiben, ein Abdruck in einem Scheißhaufen, weil der immer nur bei Mannschaften war, die nicht so geilen Fußball unter ihm gespielt haben. Und für mich ist es auch so jemand, der aus dem Fenster heraus Falschparker aufschreibt und sowas. Das ist irgendwie, nee, ich werde mit dem nicht warm, aber Potsdam ist ein schon, großer ja. Fan. Ich bin kein großer Fan, aber. Gib's doch mal zu. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sowas gegen ihn habe, wie du es darstellst. Aber ich hab doch gar nicht gegen ihn. Aber vielleicht liegt es aber auch einfach nur an der geografischen Nähe, die wir zueinander pflegen und haben. Das kann natürlich sein. Ja, das kann natürlich sein, aber gut. Kann ich ja nicht ändern. Also es gibt schlimmere Menschen als. Du magst den Buffy ja auch. Ich kannte den Buffy zum Beispiel vorher gar nicht. Ja, gut, das ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen, Buffy und Friedhelm. Ja. Aber von allen Bundesliga-Trainern ist das jetzt für mich noch nicht der Schlimmste. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich? Sag mal, da muss ich mal Chris fragen. Du musst doch jetzt eine höhere Meinung von Dominik haben, dass er sich da vor diese Kurve stellt und bepinkeln lässt. Ich glaube, wir wurden wo Affen mit Scheiße geworfen. Also, Pinkeln hat er sich nicht. Das wäre cool gewesen, oder? Wenn der Kapo da oben einfach das Ding ausgepackt hätte und runtergeschifft. Der hat sich mit Grünkohl und Pinkel beworfen, das meinte ich. Ach so. Nee, was meintest du jetzt? Dass ich der. Das war doch schon ein geiles Statement von ihm, wie er sich das so hinstellt. Mhm. Das fand ich auch. So nach dem Motto, wenn die Mannschaft schon keine Eier hat, ich hab sie. Und danach gab es ja noch dieses Interview, was ich ganz gut fand, wo er mir zum ersten Mal, das habe ich ja auch dann bei Twitter so geschrieben, dass er mir zum ersten Mal so ein bisschen menschlich rüberkam, weil er gesagt hat, er ist kein Verpisser. Und da habe ich mir gedacht, ey, Domenico, ja, lässt einen scheiß Fußball spielen, so, hier ist alles klar. Aber jetzt langsam, zum ersten Mal, jetzt, wo du wahrscheinlich gegen Bremen dein Abschiedsspiel hast, da hast du zum ersten Mal Aufmerksamkeit in meinem Herzen gewonnen. Durch diese Aktion vor der Kurve und durch das Interview. Also, okay, wer macht den Trainer auf Schalke? Wobei man da nochmal kurz so ein Eurofighter. Kurz nochmal zu Marc Wilmots? Wobei man bei dem Interview dazu sagen muss, das hat er ja auch inflationär häufig wiederholt. Ja, ist mir egal. Ja, schon, aber dadurch wird die Aussage für mich wieder ein klein wenig abgeschwächt, weil alles es dann weil es reinstudiert ist und weil es so das Gefühl hat, er möchte es jetzt unbedingt den Menschen vor dem Fernseher eindämmern, ja? Ja, genau. Das ist mein Eindruck dann. Wenn jemand fünfmal genau das Gleiche, okay, er hat es dreimal gesagt, genau das Gleiche sagt, ich bin kein Verpisser, das ist nicht meine Art. Also dann glaube ich, dass man natürlich zum einen zum Ausdruck bringen möchte, ich ziehe das hier durch, aber zum anderen auch gleich einfach so einen gewissen Charakter nach außen hin verkörpern will. der man vielleicht auch ist. Also ich sag's noch, das möchte ich wirklich noch mal sagen. Ich glaube, dass Domenico Tedesco wirklich ein super, wie heißt der noch mal? Domenico Tedesco. Der Dumme ist ein guter. So, ja. Ich glaube wirklich, dass das ein guter Trainer ist und dass Schalke einen Fehler machen würde, wenn sie ihn entlassen. Weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es nicht am Trainer liegt, dass die Mannschaft momentan nicht performt. Er ist natürlich wieder das schwächste Glied, was man am ehesten austauschen kann. Aber in dieser Saison bin ich der Meinung, kann man das Risiko eingehen, zu sagen, komm, wir ziehen das mit ihm bis zum Saisonende durch, weil das, ganz ehrlich, das Risiko, dass die absteigen, ist sehr überschaubar. Also ich kann das nicht. Ja, hast ja recht, ja. Und wenn du jetzt einen Trainer wechselst, dann sind wir genau bei der Frage, die du gerade gestellt hast, wer soll es machen? So, jetzt hat Potsche schon gesagt, Wilmots, ich glaube, der kann es gerade gar nicht. Büskens wird ab und zu mal genannt. Mhm. Das wäre aber nur eine Interimslösung. Und naja, es ist natürlich erstmal eine Interimslösung, aber wenn es läuft, kann es auch ganz schnell anders werden. Also aus einer Interimslösung, haben wir schon oft gesehen, kann durchaus eine stete Lösung werden. Gebe ich dir absolut recht, das gab schon diese Beispiele, aber bei Büskens, vergiss es. Ich mag den Büskens. Ist keiner, der eine Mannschaft, also aus meiner Sicht ist es keiner, der eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum entwickeln kann. Wer war denn der Nationaltrainer bei Belgien? Bei Belgien? Das war doch der Franzose bei Belgien. Das war doch so ein Schalker. Nee. Das war Wilmots früher. Wilmots. Früher, ja, aber jetzt war es dieser Franzose. Jean-Marie. Journal. National. Trainer. Belgique. De France. Ist immer noch mein Lieblingsbegriff. Roberto Martinez. Das ist natürlich ein ganz typischer französischer Name. Roberto Martinez aus Balaguer ist ein spanischer Fußballtrainer. Fake News, Motherfucker. Das ist ein Franzose. Das hört man doch schon am Namen. Ja. Also der. Aber der wird nicht auf Schalke anfangen. Das kann ich dir schon garantieren. Nee, und wie sieht's mit Buffy Espresso? Buffy Edmeier, der will ja nicht. Buffy Edmeier. So muss die. Okay, schreib auf, so muss die Sendung heißen. Punkt. Nee. Buffy? Ja, Buffy Edmeier. Ach, ich weiß nicht. Ja, komm. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, um auch mal wieder ein bisschen. Jetzt Moment mit dem Trainer jetzt. Ja. Das ist doch jetzt gerade ernst. Du mal so eine persönliche Vendetta gleich starten willst. Die will doch niemand. Ich will doch keine Vendetta. Ja, wirklich, Mann. Du hast ja die Guy Fawkes-Maske schon längst auf, du. Ja, echt, ja. Sag doch jetzt mal, wer der Trainer wird. Peter Neururer. Das wäre auch eine Option für die letzten Spieltage. Aber ich meine so über den Sommer hinaus. Ja, es muss, die wollen doch Big Bad Motherfucker sein. Das muss schon ein großer Trainer sein. Ich weiß es nicht. Aber auch einer machen wollen. Zidane oder was kommt jetzt? Oh, nee, das glaube ich nicht. Das tut der nicht. Ja, so hörte sich das an, Big Bad Motherfucker. Ja, da will doch keiner hin zu der Scheiße. Und dann noch mit so einem Spaß. Halt, das gilt auch für mich. Jetzt aber. Wie eigentlich vor dem Spiel. Mit dem kleinen Unterschied nur, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht's gar nicht mehr, eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist. Also aus der Augen. Das ist Neuruhr. Peter Neuruhr ist, also ich muss es mir nochmal anhören, weil ich gerade einen Knoten im Kopf habe. Also noch, Moment. Wie eigentlich vor dem Spiel, mit dem kleinen Unterschied nur, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht's gar nicht mehr, etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist. Ja. Peter Neururer. Aber, bitte. Aber welche großen Schalker? Warte, eins muss ich noch sagen. Doll gegen Neururer. Bitte, da möchte ich das Trainerduell vorher haben. Das bei RTL. Ich habe mir sowieso schon überlegt, nach dem Postmatch-Interviews, dass Doll auch ein Stand-Up-Tournee macht. Ja, mit Mario Basler zusammen. Mit Mario Basler und Mirko Neururer und Buffy Edson. Buffy Edson, Alter. Peter Neururer. Aber irgendwie finde ich ihn dann trotzdem sympathisch. Ja, absolut, weil er kaut sich hier. So ein kaut sich ist manchmal gar nicht so schlecht. Aber sag doch mal, so alte Schalker, so Marke Thom, dem alten. Keine Ahnung. Ich könnte mir, jetzt mal ohne Scheiß, es gibt eine Person, die könnte ich mir auf Schalke vorstellen. Zorniger. Sag. Alexander Zorniger. Den könnte ich mir auf Schalke vorstellen. Fuck me. Nee. Ja, doch. Das ist ein Typ, der ist jetzt bei Brøndby raus, der hat dann Zeit. Das ist ein Kandidat, auch mit der Vergangenheit mit Jochen Schneider wird es wieder interessant, weil die sich auch aus Stuttgarter Zeiten kenne, nicht wo er Chefcoach war beim VfB, sondern wo er so in der Jugendarbeit tätig war. Mhm. Da müssten die sich eigentlich auch mal über den Weg gelaufen sein. Das Krass. Ist einen, den habe ich so ein bisschen Boah. Auf dem Zettel. Das ist auch geil. Vom Typ her, so, weißt du, so Schalke-mäßig würde das passen, glaube ich. Gut, da möchte ich mich nicht zu äußern, da kenne ich den Typen wahrscheinlich. Ich habe den als Menschen beim VfB kennengelernt, den ich einfach nur scheiße finde. Ja, jetzt, du bist aber auch immer ein Arsch. Kannst du mir doch nicht sagen, dass du damit dem FC Schalke was Gutes tust. Ich halte von Alexander Zorniger als Coach mehr, als er bislang für den VfB so zeigen konnte. Also ist er vielleicht was für 96. Zum Beispiel, oder anders, ich bin überzeugt davon, wenn Zorniger einen ähnlich guten Abwehrverbund gehabt hätte, wie er jetzt beim VfB gerade aktiv ist, dann wäre sein System nicht so krachend gescheitert. Ja. Du musst mal überlegen, mit was für Vollidioten der eine Abwehr gespielt hat in seiner ersten Saison. Natürlich verlierst du dann jedes Spiel 12-1 gegen absolut kaputte. Naja, okay, wir haben eher 12-11 verloren. Oder andersrum 11-12. Es war ja immer diese spektakulären Spiele. 3-4, 5-4 gegen Frankfurt, großartig. Ja, das waren halt immer so Spektakel, weil er einen sehr offensiven Fußball hat spielen lassen, aber die Abwehrreihen einfach so schlecht waren. Ich glaube aber, in der aktuellen Situation kann der FC Schalke kein Offensivfeuerwerk gebrauchen. Oder meinst du, die Flucht nach vorne ist die richtige Lösung am Abstiegskampf? Nee, die Mischung wird es dann schon machen, aber ich glaube halt, dass du da jetzt eigentlich gar nicht so denken darfst, was hat er für einen Fußball spielen lassen, weil es ist halt immer abhängig davon, was du für Spieler auch zur Verfügung hast. Und die Spieler an sich jetzt, ja, also einfach von den Namen her, die sind ja gut auf Schalke. Also das sind ja keine Graupen. Jedenfalls nicht durch die Bank weg. Es sind ja schon viele gute Leute dabei. Mhm. Nur, ich glaube, das ist halt jetzt absolut eine mentale Nummer. Ich glaube, das ist auch was viel zu wenig beachtet wird bei der ganzen Thematik. Wenn immer darüber gesprochen wird, ja, denen fällt nichts ein und was weiß ich. Wenn dein Kopf nicht will, dann werden die Beine auch nicht folgen. Also das ist, wenn du da so im Arsch bist. Das ist hätte auch Profi Edson so sagen können. Ja, das war aber wirklich Meta, ey. Meine Fresse, geil. Ja, aber es ist ja wahr. Wenn du auf dem Platz stehst und hast schon Angst davor, einen Fehler zu machen, weil deine Kurve dich auspfeift, weil die schon beim letzten Spiel höhnisch über dich gelacht haben, ja, oder höhnisch über dich oder sich gefreut haben, dass jetzt der Gegner hier 3-0 führt, das macht ja schon was mit dir. Du weißt im Endeffekt. Meinst du, dass sie nicht Profis sind, die das abschlecken können? Das hat mit Profi, glaube ich, wenig zu tun. Das ist eine psychologische Nummer. Also das hörst du ja so häufig, dass diese Anspannung zum Beispiel vor großen Spielen dann auch nochmal so besondere Leistungen hervorruft oder eben den kompletten Blackout. Mhm. Also das ist ja, warum soll das bei Fußballern anders sein? Jeder von denen weiß, wenn wir hier in Rückstand geraten, gegen Düsseldorf zum Beispiel, und wenn ich 2-3 Fehlpässe spiele, dann pfeifen hier 60.000. Und zwar so, dass es auch wirklich jeder hört. Und das verunsichert dich. Du hast da einen immensen Druck einfach. Ich glaube, dieses Psychologische ist groß unterschätzt, immer noch. Es ist, glaube ich, nicht so sehr unterschätzt, wie es schon mal war, aber es ist, glaube ich, noch wird zu wenig als Faktor mit einbezogen. Ja. Also es gab mal von dem großen Fares Sahabi, der Coach von Georges St-Pierre, also einer der besten MMA-Coaches schlechthin, gab es mal die Aussage, 90% ist bei Georges St-Pierre, also warum er so gut ist, ist einfach, weil er im Kopf so klar ist und 10% ist Talent. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber selbst wenn es 50-50 ist oder von mir aus selbst wenn es 70-30 sind, dann ist es immer noch so, dass diese 30%, die dann fehlen, eben den Ausschlag geben, warum du verlierst oder ja eben nicht die Leistung abrufen kannst, die du eigentlich imstande bist zu leisten. Also dieser mentale Aspekt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz großer. Beim VfB meine ich das auch zu erkennen. Qualität ist da, aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen Hannover und Stuttgart. Die Qualität ist auf dem Papier sicherlich da bei Stuttgart, aber bei Hannover ist nichts da. Es ist keine Mentalität da. Wie wir gesehen haben in Stuttgart, wenn du schon nicht fußballerisch mithalten kannst, musst du gegenkloppen. Ist so. Die Mannschaft ist Wahnsinn eigentlich. Also jetzt muss ich dich auch nochmal fragen, wir haben das doch miteinander schon in der Saisonvorschau so ein bisschen thematisiert, dass das relativ dürftig ist, was die da zusammen gekauft haben. Ja, also ja. Das hat mich ja damals schon gewundert. Kriegst du das irgendwie mit in Hannover unter den Fans, was die da so sagen? Sagen die, ja, nee, eigentlich ist die Mannschaft ganz okay gewesen? Oder was ist denn da so die Rückmeldung? Vielleicht auch von deinem Kumpel Dennis? Also was ich so mitbekomme, mithöre, ist, dass das eine sehr introvertierte Transfergeschichte gewesen ist, die Hannover geführt hat. Aber es wirkte immer so, eben weil es halt auch Horst Held zu verantworten hatte, diese Transfers, diesen Kader, der aktuell spielt, dass er sich da schon was bei gedacht hat. Was ist denn da bei euch los? Ja, das Kind hat wieder die Flöte rausgeholt. Und das war so dieses leicht familiäre, eben dieses Hannoveranerische, dass man sich dachte, ach, der Fülle, der macht das schon. Und hinten mit dem Esser haben wir ja schon eh immer einen guten Torwart gehabt, so. Und irgendwie. Ich kann nicht mehr die Flöte. Warte mal. Das gibt's doch gar nicht. Nicht, dass wir hier irgendwelche GEMA-Rechte haben. Ja, ich glaube auch. Ist das In the Line of Fire oder was du spielst, oder? Ja, das ist es. Abends 19:30 in Stuttgart. Großartig. Ich habe jetzt gerade gedacht, das wäre so ein Elfen-City-Theme oder so. Ja, das sage ich immer. Von Hornswaggel. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich guck mal gerade die Marktwerte oder vergleiche mal die Marktwerte vom VfB und Hannover und den dritten im Bunde. Eigentlich haben wir die komplett schon abgeschrieben. Man muss, oder? Nürnberg, über die spricht schon gar keiner mehr. Bei Hannover redet man mal. Da geht ja auch keiner mehr hin. Habt ihr mal gesehen, wie leer das Stadion war? Ja, immer. Ich war auch ein bisschen erschrocken, dass Stuttgart nicht ausverkauft war. Bei so einem richtungsweisenden Spiel. Ja. Das liegt aber auch am unattraktiven Gegner. Ja, wieso? Das war der attraktivste Gegner. Weil Hannover hässlich ist. Hä? Hannover ist hässlich. Also der Verein hat halt wenig Charisma, das muss ich schon sagen. Aber also, es war doch die Situation, da hätte doch sonst jeder andere Name stehen können. Und die haben die Karten schon verramscht, also irgendwie zwei für den Preis von einem und so. Ich nehme einen Stehplatz und kriegst einen Platz gratis dazu. Ja, nimm einen Stehplatz, kriegst eine Loge. Kriegst einen Hocker mit. Nee, also jetzt gab es schon wieder eine Aktion für das Leverkusen-Spiel, das noch nicht mehr terminiert ist. Gab es jetzt wieder eine Aktion, 18,93 €. Für gegengerade Mitte, ja, weil sie wissen, gegen Leverkusen, da kommt keine alte Sau ins Stadion. Habe ich gleich schon wieder zugeschlagen. Also bislang hat sich das gelohnt, eine Dauerkarte zu verzichten. Gegengerade Mitte. Ja, aber diesmal habe ich mir wieder einen schönen Platz rausgesucht. Diesmal sitze ich gegengerade, erste Reihe, hinter der Review-Ära vom VAR. Oh, du bist aber auch eine geile Sau. Na, wenn, dann muss ich das ausnutzen. Da sitze ich jetzt und ich hoffe, dass es natürlich mindestens einen Videobeweis gibt. Das wäre schön. Mache ich eine Ribery. Ich muss jetzt mal kurz eine Lanze brechen für Hannover 96. Man muss Soll ich dir noch vorher die Marktwerte kurz sagen? Dann kannst du Lanzen brechen. Also VfB Stuttgart natürlich größter oder höchster Marktwert, 168,7 Millionen. Gar nicht so weit dahinter kommt dann Hannover mit 127,7 Millionen. Also wenn man so will, ist das nur ein Rammes, der da zwischen diesen beiden Mannschaften steht. Ja, aber da rechnet man wahrscheinlich auch so einen Kevin Akpobuma mit rein, der ja eigentlich gar nicht Hannover gehört und von dem ich sehr, sehr viel halte. Ja, stimmt. Akpobuma ist dabei. Den finde ich richtig gut, aber ist natürlich der ist gut, kaputt. Kaputt. Man hat er einmal gespielt und... Ja? Warte, jetzt kommt noch Nürnberg. Also wir erinnern uns kurz, 168 Millionen VfB, 127 Millionen Hannover. Jetzt kommt Nürnberg. 54 Millionen. Oh Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ein halber Lewandowski. Das gibt's echt nicht. Der teuerste Spieler im Kader von Nürnberg ist der Missy Can. Den kriegst du für 6 Millionen. Das ist der teuerste Spieler im Kader. Ach echt? Ja, 6 Millionen Marktwert. Bei Hannover ist es übrigens nicht Akpobuma, sondern Chris Krug. Ja, das ist der Anton wahrscheinlich. Genau, weil der mal Anton 15 Millionen ist. Ach, der 15 wert. Hättet's. Ja, Niklas Füllkrug übrigens auch. Wie das zustande kommt, ist mir ein absolutes Rätsel. Was kostet der Füllkrug? Auch 15, aber der hat jetzt zwei Knorpelschäden. Ich glaube, der hat im Endeffekt gar keine eigenen Gliedmaßen mehr. Der ist ein einziger Knorpel, der Junge. Ja, der ist ja völlig verknorpelt. Und beim VfB ist der teuerste Spieler, was schätzt ihr? Asuka Sieber. Nee, ich glaube Pavard. Nee, Donis. Ach, Pavard, stimmt, den habt ihr ja auch noch. Noch. Der hielt ja jetzt. Der turnt ja jetzt hier. Wo geht der hin? Der jetzt turnt. Es gab noch kein Angebot. Ey, ich war bei VfB im Dialog. Ich weiß nicht, ob man mich im Fernsehen gesehen hat. Aber ich fand dieses Foto sehr schön. Da siehst du so lieb drauf aus. Ja, Björn Hitler ist back. Hast du zugenommen? Ja, ich habe zugenommen. Na. Doch, ich fand das gelbe Shirt viel schlimmer. Was wiegst denn du? 7 Kilo habe ich zugenommen. Ich wiege jetzt 97. Mhm. Normalerweise, wenn ich wirklich in vollem Training bin und dann auch wirklich diese Extremtrainings-Sessions durchziehe, dann komme ich so auf zwischen 85 und 89. 85 und 89 bei deiner Größe? Ja, das ist aber dann wirklich, wenn ich halt komplett durchziehe. Also dieses 6-mal die Woche, dann 6-mal die Woche ist zu viel. Das, auf Dauer ist das scheiße. Ich mache 5-mal die Woche. Bin jetzt gerade bei 83,5, 84. Ja, also bei mir ist es halt zeitlich momentan nicht drin, dass ich viel mehr trainiere. Und ich habe, das muss ich im Nachhinein sagen, ich hab ein großes Problem mit meinem neuen Fitnessstudio. Das habe ich ja nicht weiter thematisiert. Also ich habe ja aufgehört, da nachts zu gehen, weil es einfach meinen Schlafrhythmus völlig gefickt hat. Mhm. Aber viel schlimmer ist, dass wenn ich jetzt zu den Zeiten gehen möchte, wo ich sonst in dem anderen Fitnessstudio war, das ist völlig überfüllt. Also so hast überfüllt, dass es keinen Spaß macht. Hast du eine Jahressubscription gemacht? Nee, 2 Jahre, aber ich ziehe das halt dann durch. Also jetzt habe ich bezahlt, jetzt mache ich es auch so. Aber es nervt trotzdem, wenn du da reinkommst und noch nicht mal einen richtigen Platz findest, um dich umzuziehen. Was so. Zahlst du denn im Monat? Das ist ein gutes Fitnessstudio. Nee, das ist normal 25, glaube ich. Ich zahle jetzt noch gar nichts, weil ich ja die ersten 8 Monate frei habe durch verschiedene Aktionen. Mhm. Aber dann 25. Also, ja gut, das ist noch. Das ist okay, aber es ärgert mich halt, weil wenn ich ins Training gehen will, brauche ich auch muss der Wohlfühlfaktor so schon auch ein Stück weit mitspielen. Also ich kann nicht nur Geräte und fertig. Ich muss mich auch ein bisschen wohlfühlen da. Mhm. Und wenn es so voll ist, dann fühle ich mich eben nicht so wohl. Das ärgert mich ein bisschen. Aber gut, da muss ich durch. Mache ich auch. Und so ist es halt dann. Sobald es jetzt wieder... Also ich habe ja immer noch mein Problem mit dem Knöchel. Ich bin ja mal so schwer... wirklich sehr ja, ich habe immer gehört, Dezember. Die Geschichte. Wo du so geschrien hast. Ja... Das stimmt. Also, und das ist immer noch nicht gut. Und ich überlege mir, jetzt nach 3 Monaten vielleicht doch mal zum Arzt zu gehen. Ob das vielleicht dann jetzt mal der richtige Weg ist, wenn es immer noch geschwollen ist. Ich glaube aber, das ist ein Zeichen von Schwäche, Ricky. Ja, ich gehe auch erstmal nicht. Ich habe das auch gerade nur gesagt, weil meine Frau mich damit so ein bisschen nervt. Ja, das ist immer noch geschwollen, du musst doch da mal zum Arzt gehen. Kannst du das denn schmerzfrei bewegen? Ich sage, das ist schmerzfrei, ist egal, Hauptsache man kann es bewegen. Ja. So, ich gehe auch joggen. Also ich gehe 10 Kilometer mit dem Fuß joggen. Aber ja, das läuft man raus, sagt man. Ich sag das wirklich, ich sag, das ist bestimmt eine Entzündungsflüssigkeit, die muss verdampfen, also muss ich den Fuß warm machen. Tu dir doch ein kochendes Wasser, das ist ja schneller. Ja. Oder bohr einfach ein Loch, dann läufst du alleine ab. Das, oh Mann, das wäre auch eine schöne Aktion für so einen Idioten irgendwie auf YouTube, der sich ein Loch im Fuß bohrt, weil er denkt, sein Entzündungswasser läuft dann ab. Ja. Das Entzündungswasser. Ja, oh, wenn man dann so die Folge so nennen, Entzündungswasser? Nee, die heißt Buffy Edmeier. Ja, ich hab noch keinen Titel, der mich völlig umhaut. Da könnt ihr euch dann drum schlagen, wieder. Ja, aber ich komme ja gegen Pocho gar nicht mehr an, weil der so ungestüm ist. Der ist so ungestüm und wild. Gibt es jetzt noch wichtige Themen, die wir nicht haben? Ich möchte mal kurz sagen, warum Hannover auch. Das kommt ja noch oben drauf, ob diese scheiß Kaders. Weil wirklich, Akpobuma ist verletzt. Dieser Ostscholek ist verletzt. Bakalorz, Meiner, Prip, Bebu. Sarensa Basé und Niklas Füllkrug, das sind alle Spieler, die in der ersten Elf stehen würden. Alle Spieler, die würden so in der ersten Mannschaft spielen. Alle. Bebu, Meiner, das ist einfach, ne, mit Meiner hast du auch ein Hannover Eigengewächs. Großartiger schon, Spieler. Ich finde den wirklich gut. Ich meine, ey, das ist mein purer Ernst. Pocho, erzähle bitte, was ich in jeder Better Than Reschke-Folge sage. Dass du den haben willst. Das ist für mich ein riesiges Talent. Ich finde ihn großartig. Also wäre schade, wenn der in die zweite Liga müsste, aber vielleicht für einen Spieler gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie alt er ist. Er müsste auch so 18, 19, 20 sein. Ja. Und auch der Sarenren Basé, der ist ja auch jetzt schon relativ häufig. häufig verletzt gewesen. Also das ist schon natürlich knüppelhart, was da auf die 96er. Dann der Sarenrenn-Basé ist 22. Also finde ich eigentlich noch okay. Ich meine, heutzutage gilt das wahrscheinlich schon wieder als zu alt, was natürlich Quatsch ist. Übrigens, das ist auch nochmal ein Faktor, warum es vielleicht bei manchen Mannschaften nicht so läuft, wie jetzt gerade bei Dortmund. Die Spieler, die so jung sind, die haben natürlich früher vielleicht auch diese Schwankungen drin gehabt, aber da haben sie halt noch nur U23 gespielt. Genau. Das ist dir jetzt gar nicht aufgefallen. Jetzt müssen die ja wirklich, also das ist ja, 20 ist ja heutzutage jetzt nicht mehr so verwunderlich, wenn ein 20-Jähriger in einem Bundesliga-Kader beziehungsweise in der Startelf steht. Das ist ja fast normal. Das entwickelt sich in beide Richtungen gerade auseinander. Früher werden die Spieler jetzt irgendwie in die Bundesliga-Mannschaften geholt und du kannst länger auf dem Top-Niveau spielen. Pizza. Und auch Lewandowski, der jetzt bald 30 wird oder 30 ist, ne? Würde man ja schon fast sagen, oh Gott, jetzt ist aber wirklich enge. Nee, ein, zwei Jahre kann der schon noch auf dem Niveau. Lindenmeiner, Entschuldigung, ist 19, wollte ich noch kurz sagen. Meiner ist 19. Also da ist noch meiner auf jeden auch. Fall einiges. So, wie nennen wir jetzt die Sendung? Der kommt übrigens aus... Aus der SV Pfefferwerk-Jugend. Pfefferwerkstatt. Da werden doch diese Knusperhäuser gebaut. Pfefferwerk-Jugend. Ey, ich sag mal, der hat aber wirklich auch merkwürdige Vereine da sich. Also er ist von SV Pfefferwerk zu SV Empor Berlin gewechselt. Und von SV Empor Berlin dann zu Hannover 96. Ja, ja, da ging es halt Röglich empor. Da ging es Röglich empor. Kann man nicht anders sagen. Ja, stetiger Aufstieg. Wann fangen wir eigentlich Samstag an? Wenn es losgeht, würde ich sagen. Ja, ist ein guter Plan. Ja. Ja. Müssen wir noch den Klonsch anschreiben? Ein Klonsch anschreiben, meine ich. Dass der muss ja mit dabei sein. Klonsch. Länger als bei 12,90, das ist wichtig. Der war ja nur 46 Sekunden da, ne? Also das war diesmal einfach. Minuten. Oder er schickt uns eine WhatsApp-Nachricht, die wir immer ab und zu mal abspielen. Das ist ja dann eigentlich auch dabei. Nee, Glonsch, komm mal ruhig rein. Nein, Glonsch ist dabei, ganz klar. Ja. Ich habe am Freitag mit dem großen Basti Red telefoniert. Das kann ich hier noch kurz sagen. Es war wirklich der großen alten Dame der Bayern. Pass auf, jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ja, hier in der Podcast-Welt. Ich war mir am Anfang unsicher, wo ich das erste Mal 93 gehört habe und jetzt fängt sie wieder an zu flöten. Basti. Der Abgesang. Das erste Mal 93 gehört. Ich hab's noch nie gehört. Wo ich das erste Mal 93 gehört habe und auch einen Eintracht-Podcast, dachte ich immer so, der Basti. Ach, das ist gar kein Bayern-Podcast. Der kommt cool rüber, aber wahrscheinlich ist der irgendwie so ein, das ist aufgesetzt vielleicht. Dick aber das auch. Kannst du nicht so lange durchhalten. Also ich habe genügend Folgen gehört, um jetzt sagen zu können, nee, es ist nicht aufgesetzt. Und dann habe ich mit ihm am Freitag telefoniert und dann muss ich einfach sagen, Respekt. Guter Mann. Der mir da einen guten Ratschlag gegeben hat, denn der VfB Stuttgart ist auf mich zugekommen. Eigentlich bin ich erstmal auf den VfB Stuttgart zugegangen und dann wurde mir gesagt, was man von meinem Podcast hält. Und das war beeindruckend ehrlich. Und ich wollte dann von Basti wissen, wie da eigentlich. Beeindruckend ehrlich ist hart. Ja, also sagen wir so, er hat keinen Plattformmund genommen. Echt? Ja, die versuchen da halt eine harte Schiene zu fahren, so in der Art wie soll ich das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten ausdrücken kann. Du hast nichts Negatives zu berichten über deines nächsten Gottes sozusagen. Nee, die sind halt gewohnt, mit Druck auf Medien selbigen auszuüben, also oder Druck auszuüben auf Medien, um dann das zu erreichen, was sie erreichen möchten. Also wenn jemand zu kritisch berichtet, ist es halt einfach so, dass das, da gibt's halt einen Anruf und dann heißt es, okay, deine Interviewtermine mit XY sind geplatzt, beziehungsweise die Nachricht oder irgendwie so eine Exklusivnachricht, die kriegst du nicht mehr gesteckt. Aber also, das kann dir doch egal sein, eigentlich so unabhängig. Ja, genau. Aber genau das ist ja ihr Problem. Sie wissen gar nicht, wie sie nicht nur mit mir, sondern allgemein mit den Podcastern umgehen sollen und versuchen dann erstmal mit Druck da irgendwie was erreichen zu wollen. Und das hat mich, also ich habe lange mit dem Typen gesprochen vom VfB und das ist nicht irgendjemand gewesen, es war der Kommunikationschef. Also das ist schon nicht nur der Pressesprecher, sondern nochmal eins drüber. Er hat sich da viel Zeit genommen und inzwischen stehe ich auch im E-Mail-Austausch mit ihm. Das fand ich auch gut, dass er das überhaupt erstmal gemacht hat. Trotzdem wusste ich nicht so richtig, wie ich jetzt mit der Nummer umgehen soll und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einfach den Basti an auf Twitter, habe dem eine DM geschickt, weil ich mir sicher war, wenn es irgendeinen Verein gibt, der sich schon mal auf den Fuß getreten gefühlt hat, dann Eintracht Frankfurt von den Eintracht-Podcast-Leuten, So war es auch. Und er hat mir da ein paar gute Hinweise gegeben, die mir wirklich geholfen haben, wie ich jetzt mit der Sache hier umgehen werde. Also das war eine richtig coole Aktion von ihm. Weil das erwartest du jetzt auch nicht unbedingt von jemandem, den du einfach mal so auf Twitter anschreibst. Weißt du, da gibt's genügend andere, die da gesagt hätten, die erstmal gar nichts geschrieben hätten oder dann, nee, passt mir gerade nicht oder weiß der Kuckuck was. Also großen Respekt. Auf was würde ich eigentlich hinaus? Aber ich fand es ganz gut, dass du ihm eine DM geschickt hast, weil wir ja vorhin bei Rossmann waren. Verstehst? Ach so, ja. Ich wollte ihn dann eigentlich während dem Telefonat noch fragen, ob er am Samstag hier mit am Start ist. Aber da habe ich gedacht, nee, strapazier dein Glück nicht zu sehr. Kleiner Waldemar. So nenne ich mich immer selber. Ich bin der kleine Waldemar. Waldemar Anton. Ist kein 96-Kapitän mehr. Hast du wahrscheinlich auch gerade gelesen, ne? Nee, habe ich nicht gerade gelesen. Ist so? Kein Kapitän mehr. Wer denn jetzt? Ein anderer. Baccalord. Ich weiß jetzt schon, die nächste Ansprache von Thomas Doll weiß ich hundertprozentig. Die kennen unseren Capitano noch gar nicht. So hey. Fängt er an. Hey, genau, mit Hey fängt er an. Der guckt sich das Sommermärchen an und spricht 1A die Ansprache von Jürgen Klinsmann vom Argentinien-Spiel nach. Toller Typ. Thomas Doll. Hey. Motherfucker. Hey. Kennt ihr das? Hey, ich habe euch mal einen Link geschickt, sag mal, der Typ ist doch aus Knete gemacht, oder? Guckt euch den mal an. Das ist der Stürmer, an dem Dortmund dran ist. Wo schickt man denn Links hin? Na, ich habe das hier reingeschickt, im Internet. Teamspeak. Ach, deswegen klingelt das hier schon wieder so. Mal, es war einmal Blim. Als ich den gerade angeklickt habe. Kennt ihr den nicht? Das sieht doch aber gar nicht echt aus. Der ist ein echtes, der. Das Kackemännchen ist das. Von den Rangers. Kacke Ranger, ja. Ja, pass auf, jetzt wollte ich hier noch zum Abschluss. Ihr könnt einfach weiterreden. Ja, aber ich weiß auch, ich bin so hin und her gerissen. Ich habe richtig Angst davor, dass Pocho diesen Buffy Edmeier irgendwie durchsetzen will als Namen. Ich finde den nicht gut. Ja, dann lass mal das. Ich finde, wir sollten. Es wird der Titel der Herzen sein. Ich werde versuchen, das auf anderen Wegen durchzusetzen, die ich dir jetzt noch nicht nennen kann, weil des Verfahrens ich da nicht irgendwelche Nachteile durchgenerieren will, aber ja. Ich werde das dementsprechend ahnden. Ja, juristisch ahnden. Ja, we see us at court. Oh, on court direkt. Ja, ja. Ja, hoffentlich ist es der Center Court. Ja. Witzkultur wird hier noch groß geschrieben. Ricky, hast du es geschafft oder was? Gleich. Was machst du denn? Erzähl da weiter. Wir möchten ja nach Hause alle. Ich habe auch so einen Hunger, ich muss essen. Was ist denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich noch habe. Irgendwie so ein belgisches Baumharz. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber es gab ja mal eine Zeit, da war Stefan Raab richtig lustig. Ja. Als er einmal die Woche kam. Ja, genau. Ja, ja, war er im Heino-Café. Ja, ich. Oh, da kann ich mich daran erinnern. Das ist super. Wenn alle Heino-Fans sind, dann sagen Sie bitte alle mal, hey! Hey! Sagen Sie ho! Ho! Hey, Motherfucker! Hey! Das sind schon wieder Heino-Fans. Ja, sag mal, hey, Heino! Hey, Heino, wo bist du denn? Ho, Heino! Ho, Heino! Ho, hey, Motherfucker! Hey, ho, Heino, Hey, Motherfucker. Kennen Sie doch auch. Sie kenne ich auch? Ja, sicher. Der Heino. Ja, nee. Wer sind wir denn? Moment. Oh, mein Gott. Wenn Sie das jetzt machen, wenn Sie von mir einen Kaffee ausgeben. Oh, nein, ein ganz bekannter Mann sitzt hier. Ja, aber wovon? Woher bekannt? Ja, komm ich auch nicht drauf. Jetzt kommt er nicht drauf, ne? Ja, das ist traurig. Sagen Sie doch mal, hey, Motherfucker. Hey, Massafatler. Also die alten Raps-Dinger. Was ich auch sehr schön fand. Heil Heino hätten sie noch sagen können. Oh. Was ich auch sehr schön fand, könnt ihr euch noch erinnern, als er sich einfach neben Leute auf einer Bank gesetzt hat. Und ferngesteuert, war? Nee, das war noch vor ferngesteuert. Da hat er sich einfach irgendwo hingesetzt und dann kamen die Leute zu ihm und haben zum Beispiel gesagt, hey, Sie sind doch der Stefan Raab. Das war ganz am Anfang von. Ja, mit Jeansjacke und so. Ja, ich glaube, ja, der war schon mal lustig, muss man sagen. Ja. Gut, Schöner Rausschmeißer, würde ich sagen. Finde ich auch super. Eine Sendungsnamen machen wir heute gar keinen. Doch. Go-Home-Show. Ich habe ja gesagt, ihr zwei könnt es miteinander ausmachen. Ich werde mich zu Sendungstiteln nicht mehr äußern. Jetzt haben wir es wieder angerichtet. Ein Titel hat zwei Ecken, zwei Ecken hat er dran. Deswegen heißt die Folge heute die Folge mit dem nackten Mann. Das ist die Folge mit dem nackten Mann. Die nackten Frauen stehen schon an, aber heute kommen sie nicht rein, denn heute ist... Was ist los? Komm her mit deiner Flöte! Komm mal mit deiner Flöte her! Er steht hier und lacht mich aus. Komm mal mit deiner Flöte her! Ja, man muss aber in der Tat zugeben, dass sie doch das größere musikalische Talent anscheinend abgekriegt hat. So, bist du mit deiner Flöte da? Ich will Flöten. Ah, jetzt ist der... Ein Olaf ist im Raum. Ein Olaf ist im Raum. Sein Poloch stört mich. Wie Manuel Baum. La, la, la, la, la, la. Und jetzt muss er aus. P, P, P, O, O, O, O, O, L, L, L, O, O, O, Och. Das ist das Lied von Olafs Poloch. Schöne Grüße an Pocho. P. Übrigens, für die nächste Ausgabe habe ich mir eine Orgel besorgt. Viel Spaß. Gut, wie heißt die Folge? Poloch. Nein. Das lasse ich nicht zu. Das wird nicht Poloch heißen. Das Spitze, würde ich sie nennen. Poloch. Nein, du hast immer so einen Namen, wo du, die sind aber scheiße. Dann sag du noch mal einen. Du. Warte mal. Doll, der Kasper. Ja, ja. Den Namen hatte ich auch hier stehen. Buffy Doll. Nee. Mia! Wie heißt denn momentan deine Lieblingsserie? Deine Lieblingsserie, wie heißt die? Paw Patrol. Wie? Wie heißt denn die Serie? Gibt's nicht irgendeinen anderen Namen? Wie heißt sie? Soy Luna oder Jesse? Nee. Ist auch doof, ja. Gerade. Was ist denn deine Lieblingsserie? Meine? Hm. Ich gucke gerade keine Serie. Bundesliga heißt meine Lieblingsserie aktuell. Meine Lieblingsserie aktuell heißt The Expanse. Oh, ist gut? Ja, ist gut. Ich gucke, glaube bald wieder. Muss man Sopranos. Zeit geben der Serie, aber ist gut. Ich bin so weit, dass ich wieder Sopranos gucken möchte. Das ist mir zu teuer, The Expanse. Ja. Welche zwei Titel standen jetzt zur Auswahl? Pocho, was war dein Vorschlag? Buffy Edson. Pocho, was war dein Vorschlag? Man hat gerade noch gesagt, Doll, der Kasper. Das ist dein Vorschlag? Ja. Ach, ich lasse mir was einfallen. Bis dann. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.